Der Weltraum. Unendliche technische Schwierigkeiten. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen Sternzeit sind da. 18:15. Logbuch des Kapitäns Chris. Ja, guten Abend, guten Sonntag. Mal wieder eine Woche rum im Kinderparadies. Tja, auf dem Mars wären wir nur, hätten wir nur 3 Minuten Verspätung. Ja, und ich begrüße euch zum Welthelikoptertag. Das hast du dir noch Das ist ja ausgedacht. super, ey. Helikoptertag. Für die Heute ist der Helikoptereltern oder Welttag was? des Helikopters. Wird gefeiert seit 2015. Vor allem in Santiago de Chile. Es ist tatsächlich, kommt es aus dem deutschen Raum, angelehnt an den amerikanischen Day of Aviation. Aber ja. Lass Helikopter regnen. Nein. Für dich soll es rote Helikopter regnen. It's raining helicopter. Halleluja. Ja, apropos Halleluja. Ja, genau. War das mal ein Segway für dich, oder? Ja. Jetzt werden wir mal erbaut. Jetzt wird unsere Seele gerettet. Ich am Hoffen. Wir machen hier mal theologische Bildung für die Leute. Hosianna. Das Wort zum Sonntag, meine Damen und Herren. Ich spiele mal ein bisschen was ab. Ein ungewöhnlicher Start. Liebe ZuschauerInnen, auweia, das gibt Ärger. Aber was genau, liebe ZuschauerInnen, was genau ist eigentlich so schlimm daran, wenn ich das so sage, ZuschauerInnen? Ich versuche mir das nämlich gerade Es anzugewöhnen, klingt das mit dem hörbaren scheiße. Gendersternchen. Genau, klingt scheiße. Es klingt einfach scheiße. Es klingt wie, als könntest du nicht richtig reden. Es Oder ist hast ein absichtlicher Stolperstein, als das ist er ja auch gedacht, der in der Sprache behindern soll. Ja, Tja. es macht den Behinderten die Sprache schwer. Das Verständnis schwer. Weil die sind ja nicht behindert, die werden ja nur behindert. In dem Fall durch Das eure macht das behinderte aus. Sprachregelung. Auch wenn ich weiß, damit mache ich mich nicht nur beliebt. Aber ich habe mich dafür entschieden, das in Zukunft zu machen, auch wenn eine Mehrheit in der Gesellschaft wohl noch dagegen ist, laut Umfragen. Noch. Da wird schon wieder dieses Noch eingebaut. Was soll das denn? Wir werden euch schon klein kriegen oder was? Wir werden euch zermürben. Wir werden euch so lange damit in den Medien auf den Sack gehen, bis ihr dem nicht mehr entkommen könnt oder was? Ist das Zeichen einer freien Demokratie oder was und deren Medien, dass man die Menschen langsam aber sicher zu was zwingt, was sie nicht wollen, indem man sie zermürbt Tag für Tag? Ist das eure Idee von freiheitlich-demokratischer Grundordnung? Ja, in allen Den drehe ich mir schon bereit. Gesellschaftsbereichen, ne? Alle Gesellschaftsbereiche, Medien, Kirche. Aber sag nicht Kulturmarxismus, das ist böses Wohlfühlwort. Kampfbegriff, rechts, böse. Und auch, obwohl ich das erst selber sehr schwierig fand, denn als Pastor bin ich viel Redner. Und immer wieder gab es dann Menschen, die mich auf meine Fettnäpfe hingewiesen haben, manchmal auch verurteilt. Sprachpolizisten, die haben mich so sehr genervt. Okay, Sprachpolizistinnen, also die haben mich so sehr genervt, dass ich schon allein aus Trotz keine Lust mehr hatte, das auch zu machen. Da sagte ich, Menschen mit Behinderungen, und zack kam der Zeigefinger. Das heißt nicht so. Diese Menschen haben keine Behinderung, sie werden behindert, musste ich lernen. Genau, deswegen müssen wir auch alle behindert werden. Ist doppeldeutig gewesen. Ja, Gleichberechtigung. ich glaube schon, ja. Diese Art von Behinderung hätte noch nicht mal Jesus heilen können, glaube ich. Im Chat sagt jemand, dass es nennt man Entwicklung. Ist euch das bekannt? Nee, Entwicklung nennt man etwas, was sich entwickelt, was sich aus der Mitte raus entwickelt, was sich aus der Gesellschaft raus entwickelt. Genau, Das die hier Welt ist nicht hier. ist Propaganda, um etwas mit künstlichen Mitteln in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, wo es nicht hingehört. Eigentlich sind wir Quasi 70% Zerwicklung. dagegen. 70% sind ja dagegen. Und wenn jetzt zum Beispiel 70% der Kirchenmitglieder zu ihm kämen und würden sagen, schafft doch mal die Kerzen ab, das ist mir zu gefährlich hier mit dem Feuer und so. Würde das vielleicht auch machen. Und Aber andersrum nicht, Biosteoretikov, ne? Bios Theoreticos erwähnt im Chat mal wieder Harrison Bergeron von Kurt Vonnegut. Da der Abel ja leider immer noch nicht wieder da ist, will ich hier dann mal eine Buch- und Leseempfehlung aussprechen. Ist nur eine kurze Geschichte. Ja, und es gibt auch zwei Versionen auf YouTube. Einmal einen Film, 1,5 Stunden lang, und einmal eine 12-Minuten Kurzfilmversion. Beide sehr sehenswert. Hatte ich ja auch schon mal empfohlen. Oder da redete ich von Gott, dem Herrn. Rums, wieder falsch. Geht Gott der Herr nicht mehr? Aber wie spricht man Gott mit Sternchen? Geott? Git? Irgendwann gingen sie mir jedenfalls auf den Keks, diese BesserwisserInnen oder Besserwissenden. Aber ich habe erkannt, dass mein Heil darin liegt, mich den auf den Keksgehern anzuschließen. Heil Keks. Also, was ist denn mit Gott? Hat er kein Geschlecht? Der darf entweder eine Frau sein oder kein Geschlecht haben. Wahrscheinlich, ja. Ansonsten ist er ja einer von den Patriarchen oder so. PatriarchInnen. Also ich sag mal, drei Männer stärker sind als Frauen und der Schöpfer auch das stärkste aller Wesen im Prinzip ist, müsste es eigentlich ein Mann sein. Triggert. aber Mama, you know. Könnte denn Gott auch einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann? Ja? Das ist mir zu abgehoben, da will ich gar nicht drüber diskutieren. Gott kann alles erschaffen. Ja, eben. Auch einen Stein, den er. Als ich dann damit anfing, selbst zu gendern, dann bekam ich die Prügel von der anderen Seite. Das hat doch jahrhundertelang funktioniert. Musste unsere schöne deutsche Sprache so verhunzen? Das alles ist doch total überflüssig. Du lässt dich vor den Karren irgendwelche Aktivisten spannen und so weiter. Ja, diese Leute haben recht. Also, ich meine, was für eine komische Argumentationsweise. Ja, früher fand ich es auch doof. Und dann habe ich es natürlich auch selber angefangen. Warum? Ja, aber das ist doch recht offensichtlich. Der will sagen, ich war selber ein Sünder und dann habe ich Jesus gesehen und jetzt sündige ich nicht mehr. Es ist die gleiche Geschichte, die sie jeden Sonntag erzählen, nur mit Gendern. Ja, die haben ihm auch einen ganz unpassenden Hintergrund gegeben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also es sieht so ein bisschen nach... Sieht so ein bisschen nach Höllenfeuer aus, was da im Hintergrund brennt. Aber nur Konformität kommt in den Himmel. Der ist im Gender-Fegefeuer, er weiß nicht. Ja. Männlein, das Fegefeuer ist hin und her gerissen. Das Fegefeuer wurde von Benedikt dem 16. abgeschafft. Da bist du unterinformiert, Price. Und so weiter. Warum mache ich es trotzdem, liebe ZuschauerInnen? Nun, ich will mit meiner Sprache Menschen nicht ausgrenzen. Ich will Menschen nicht verletzen. Die Botschaft Jesu, die bezieht Menschen ein in diese große Vision von seinem neuen Reich. Gottes Liebe grenzt nicht aus, sie ist inklusiv. Ein Grund. Ja, genau, außer für cis-weiße Heteropatriarchen. Die dürfen von der Tür bleiben. Also, ja, und vor allem die dürfen ganzen, in die Hölle. In der ganzen Vergangenheit, ne, von der Kirche, da hat das halt die Leute alle ausgeschlossen, ne, muss man wissen. Das war halt so. Und jetzt mit den super tollen neuen Ideen von irgendwelchen Leuten, die größtenteils, denke ich mal, mit Religion nicht viel anfangen können, da schließt es endlich alle mit ein. So ein Glück. Möglicherweise ist das hilfreich dann dabei, stimmt schon. Ja, jemand, der nur einer ist, transportiert mehrere Ideologien und Botschaften, das stimmt natürlich. Das übersieht der Pastor ein bisschen, beziehungsweise er schließt sich dann da so ein bisschen an. Ne? Stimmt ja, dass er sich da einspannen lässt, so gesehen. Und für mich, für das hörbare Gendersternchen. Natürlich hat Jesus damals nicht das Gendersternchen gesprochen, aber ihm ging es doch immer darum, die Ausgegrenzten einzuladen. Die einzuladen, mitzumachen in dem neuen Reich der Liebe Gottes. Und die Etablierten? Die hat er ermahnt. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt auch sie, sagt er. Also, liebe Zuschauer, als wenn Deutschland nur aus Männern besteht, geht nicht. Grenzt aus. Richtiger wäre, liebe Zuschauerinnen, weil die Mehrzahl der Menschen, die um diese Uhrzeit zuschauen, Frauen sind. Wisst ihr Bescheid. Und das ist natürlich die Kirche, die guckt natürlich immer darauf, was die Wahrheit ist, ne? Und was man so feststellen kann und richtet sich dann danach und bildet das so ab, weil... Ja. Aber auch wenn das richtig ist zu gendern, warum hat Jesus denn nicht gegendert? Christian. Er kannte das Sternchen noch nicht wahrscheinlich. Nee. Er hat auch kein Sternchen zur Verfügung. Zu der Zeit waren die alle Sternchen, noch die haben das auch hat das den Leuten, Sternchen. Das Sternchen hat den Leuten schon gesagt, wo sie den Jesus finden. Ja, genau. Schachmatt hat aber das war doch am Firmament. Ja, das Gendersternchen, das hing schon am Firmament, genau. Wunderbar. Ja, und Gott hat auch schon gesagt, man soll einen Tag Pause machen. Schachmatt-Atheisten. Pause machen? Okay. Aber letzten Endes auch nicht korrekt, weil auch Männer darunter sind und Menschen, die sich diesen beiden Lesarten nicht zuordnen lassen. Also, liebe ZuschauerInnen, es gibt Männer, es gibt Frauen und es gibt Menschen, die sind divers. Und jetzt? Ja, was ist mit den ganzen Zuschauern außen? Wurde vorhin im Chat auch schon mal nachgefragt. Es gibt andere, aber divers an sich ist doch keiner, oder? Und es gibt Beschreibungen über die deutsche Sprache, die überhaupt nicht zutreffend sind, so wie das, was der Herr ja verzapft. Weil das ist ja schon mal verkehrt, dass das die Leute wirklich irgendwie ausschließt oder so. Das ist ja auch schon Teil von den Grundannahmen, die die da jetzt haben, die sie sich da einfach da reingewurstet haben. Das ist ja keine Tatsache. Die reden immer so, als wäre es eine Tatsache. Ja, diese Sprache, anfangs auch gesagt, dass die Leute ausschließt, ist keine Tatsache. Genau. Er hat ja anfangs auch gesagt, es ging nur für, er wäre eine Männersprache oder so ein Quatsch. Ja, genau. Und das ist halt der Bullshit. Ich höre schon das E-Mail-Postfach klingeln. Den einen geht das, was ich sage, nicht weit genug und den anderen wieder viel zu weit. Und ja, ich... Perfekt, würde ich sagen. Die Nachtjungsfunktion kann man auch ausschalten. Das ist doch jetzt bestimmt die Bestätigung dafür, dass es auf jeden Fall richtig ist, was du gerade machst, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Ich weiß, BürgerInnen, MeisterInnen, Kandidatin, das hört sich wirklich schrecklich an, oder? Ja, aber das musst du ja sagen, weil ansonsten schließt es ja die Leute aus. Und dann kriegen die Leute das falsche Bild im Kopf und dann wissen sie ja nicht, was sie tun müssen. Und dann wird die ja nicht gewählt, die BürgerInnen, MeisterInnen, KandidatInnen. Weil, geht ja dann nicht, weil die Sprache schafft ja die Wirklichkeit oder doch nicht. Ist das jetzt plötzlich egal oder was? Kann ja nicht egal sein. Sowieso wieder fünf Männer zur Wahl. Ist alles entscheidend. Schreiben sie das trotzdem so, ne? Ist doch alles entscheidend, haben wir doch gerade gelernt. Ja. Das macht doch die Realität. Ja. Aber im Endeffekt, ich meine, eigentlich ist die ja genau richtig bei den religiösen Heinis, weil deren ganzes Geschwafel ist auch nur Geschwafel. So, das ganze Zeug, was man da irgendwie in der Religion, das ist auch alles nur Rederei, ist auch alles nur Worte. Und dann irgendwie meinen, dass das irgendwas dann ja tut, irgendwie in der Welt. Magisches Denken, magisches Reden, magisches vor sich hin murmeln, magisches Hinknien. Insofern wundert mich das gar nicht, aber das ist mal wieder hier, ne? Was ist immer dieses Ding, was man da irgendwie hat in der Religion, was man sonst ja nicht hat und was den Leuten alles fehlt, so dieser Halt, ne? Diese eindeutigen Regeln und so, ja, haben wir jetzt hier schon wieder gemerkt. Von wegen so, ja, die Leute sagen mir, dies ist falsch und das ist falsch und es geht alles nicht weit genug, weiß ich schon, aber ich mach das trotzdem alles mal. Wohin soll das schon führen? Ich weiß schon, genau, die Leute sagen, es geht alles nicht weit genug, aber mach doch nicht so. Mach einfach mit, weil ansonsten ist es doch schlecht. Und, ja. VerbraucherInnen, SchützerInnen, ich weiß. Und trotz allem, mir geht es nur darum, mir Mühe zu geben, irgendwie gerecht zu sein. Und mir ist es lieber, es hört sich etwas doof an, als dass ich jemanden ausgrenze. Perfekt. Ja, immer lieb der Pastor, immer schön. Herzlichen Glückwunsch. Auf allen Seiten so. Das ist mir lieber, ja. Das ist mir lieber, ich passe mich komplett an irgendwelchen Bullshit und lebe eine Lüge, als dass irgendwelche dauerempörten politischen strenggläubigen Orthodoxien irgendwie mir dann hinterher sagen, dass ich was falsch gemacht habe und mich böse angucken dafür. Ja, so ein Pastor könnte ja doch das Gefühl haben, er hätte irgendwie Einfluss auf die Bevölkerung oder die Gemeinde oder so. Von daher will er da schon auch eine Vorbildfunktion, glaube ich, ausfüllen und so weiter. Ja, es ist eben noch nicht regulär. Er macht das schon. Ich will lernen, durch meine Sprache das Signal zu senden, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich will, dass du dabei sein kannst. Für mich ist das mit dem gesprochenen Gendersternchen eine ganz praktische Umsetzung dieses großartigen Ansatzes Jesu. Und so, liebe ZuschauerInnen, wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sonntag. War das denn ein Mann? Kann man das genau beweisen? Der Jesu? Dafür brauchen die... Ja, also wenn neben dem Verlangen, dass es unbedingt umgesetzt wird und der Androhung von Sanktionen, wenn es nicht umgesetzt wird, wenn das nicht wäre und wenn das nicht ausgenutzt würde und wie eine politische Keule genutzt werden würde, dann, ja, könnte man sagen, ja, gut, Nächstenliebe und warum nicht, was spricht denn dagegen? Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass die Leute nicht unhöflich sind, sondern dass direkt vorgeworfen wird, man will irgendwie Leute ausrotten oder so. Irgendwie, man möchte denen ihre Identität nehmen und solche Argumente kommen ja, nur weil man nicht halt Gendersternchen erinnern und sich dreimal irgendwie räuspern will. Ja, es ist einfach auch nicht gerechter, es ist einfach exkludierend, ne? Dass man schließt da Sachen aus und möglicherweise, oder am besten schließt man alle Geschlechter aus der Sprache, so ungefähr, da hätten sie es ja gerne. Ents Käufens und Ents Einkaufswagens. Ja, das ist noch eine logische Konsequenz, die noch irgendwo nachkommt, ja. Aber generell finde ich es halt interessant, so dieses Ding von wegen, ja, ich passe mich einfach denen an, die am lautesten zetern und mir irgendwie sagen, ja, die Menschen leiden, also gib uns Macht. Jesus hätte das auch so gemacht. Genau, Jesus wäre auch für die Kirchensteuer gewesen. Ja, Jesus wäre auch für dafür gewesen, dass Priester kleine Jungs befehlen. Hätte sich auch impfen lassen, genau. Ja, halt das andere Pronomen hin, würde ich sagen. Ja. Der hätte nur noch Frauen geheilt und Non-Binäre. Ja. Um zu sagen, hier, euch geht es schon gut genug, auch wenn ihr die Lepra habt. Aber nee. Ja. Ich heile jetzt nur noch Queere. Privilegierte nicht, genau. Apropos völlig irre. Wir erinnern uns alle vielleicht noch oder doch nicht oder auch an Dino Zoschnick, den grünen Nachwuchspolitiker aus Brandenburg, der mit so wunderbaren Vorschlägen populär geworden ist auf Twitter, wie wir sollten den Spartakusbund reaktivieren, also militante, bewaffnete linke Kampfgruppen, die rechtsgelesene Bevölkerung in Schach halten. Der gesagt hat, man müsse manche Leute, die halt nicht seiner Meinung sind, vielleicht in Kofferräume sperren, in der Anspielung auf die Entführung von Hans-Martin Schleyer und die spätere Auffindung von Hans-Martin Schleyer in einem Kofferraum tot als Geisel der RAF. Also ja, Dino ist auf jeden Fall ein bunter Hund, bekannt auf Twitter, auch durch seinen Aufenthalt in einer ich glaube, es war irgendeine Nervenheilanstalt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich will da auch nichts Falsches sagen. Und die Spaßgranate. Und was kommt raus am Ende? Ja, er hat einer 16-jährigen Person Nacktbilder von sich geschickt. Sagt diese 16-jährige Person zumindest. Unaufgefordert. Ja. Die Grünen Brandenburg sagen, unaufgefordert Nacktbilder zu verschicken, ist völlig zu Recht strafbar und generell, aber insbesondere gegenüber Minderjährigen ein absolutes No-Go. An einem solchen Verhalten distanzieren wir uns ausdrücklich. Ja, und ich finde es eigentlich auffällig, dass sie das so in den Vordergrund stellen. Also mir wäre da eher ja dieser ganze Linksextremismus von dem Typen peinlich, aber das scheint ja nicht so das Problem zu sein. Nö, das ist völlig in Ordnung. Wenn du irgendwie Gewaltfantasien hast, ist das völlig in Ordnung. Es werden Parteiordnungsmaßnahmen eingeleitet. Was ist los, Mr. Peterson? Müssen Sie die Partei neu ordnen deswegen? Mr. Peterson findet den auch nicht gut, offensichtlich. Ja, dass der Beschuldigte weist die Vorwürfe zurück, muss man natürlich im Sinne der Ausgewogenheit auch dazu sagen. Genau, die Bild-Zeitung hat das bei dem angefragt und danach ist dann wohl auf die Person, die das angefragt hat, noch ein bisschen ein paar böse E-Mails geschrieben. Wenn der Hetzartikel nicht in einer Stunde unten ist, werde ich mich um ihre Privatadresse bemühen. Mit freundlichen Grüßen. Eine lustige Drohung auf jeden Fall, jo. Ja, scheint auf jeden Fall jemand zu sein, der alle Tassen im Schrank hat. Er traut sich was. Ja, außerdem in dem späteren Verlauf von diesem Twitter-Ding schreibt der Herr Lukoschat hier von der Bild-Zeitung auch, dass diese Bilder, um die es da geht, dass sie denen auch vorlegen und dass die auf jeden Fall ihnen auf jeden Fall zeigen. Also, ja. Okay, die Bilder liegen ihnen auch vor. Da kann man dann natürlich noch viel. Photoshop die Dickpics, das macht ja auch kein Mensch. Ne? Da wird man wohl mehr drauf sehen als den Dick, weil wenn man ihn identifizieren kann, es sei denn, ein Bildreporter hat da genaue Vergleichsfotos. Ja, noch mit der Köpfe tauschen oder sowas, aber. Ja, aber ihr wisst wohl, ja. Da will wohl keiner machen für so einen Quatsch. Ne? Solche Bedrohungen und solche Dinge, das ist die eigentlich machen das nur Rechte. Kennen wir eigentlich nur von Rechten, wie Gamergate zum Beispiel. Ja, also, und auch diese sexuelle Komponente in irgendwie einer Bedrohung oder Belästigung kennen wir eigentlich auch nur von Rechten. Ich nehme an, dass der Zoschnik ein AfD-U-Boot bei den Brandenburger Grünen ist. Seehofers Ministerium greift in die politische Bildung ein. Ja. Der Artikel ist mir deswegen aufgefallen, oder die Thematik ist mir deswegen aufgefallen, weil es hier auch um die Bundeszentrale für politische Bildung geht, die wir ja auch sehr gerne kritisieren. Hier geht es auch darum, dass bei einem Buch ein Untertitel geändert wurde. Ja, das fand ich an sich ein bisschen blödsinnig. Hier wurde ein Buch über Rechte in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, da wurde geändert. Da sollte eigentlich Rechtsradikale in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz stehen. Das Radikale wurde rausgestrichen. Okay, kann man jetzt, das ist halt bei einer Veröffentlichung gewesen von einem Buch, was halt mit politischen Fördergeldern halt auch geschrieben wurde. Und das andere war die Linksextremismus-Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das fand ich sehr interessant. Die hatten ja als Definition, ich glaube, da haben wir uns auch mal dran gerieben, im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, interpretieren sie aber auf ihre Weise um. Ja, also das ist die vorige Definition gewesen für Linksextremismus, dass sie die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit teilen. Spitze. Ja, und aber sie interpretieren sie halt auf ihre Weise um. Ne? Und ich meine, dass bei Rechtsradikalen das nicht so verklausuliert dargestanden hat, das ist ja relativ offensichtlich. Genosse Stalin, wie interpretiert ihr Freiheit? Nur die Frage gehst du Gulag, mein Freund. So, und wie hat der Staatssekretär das quasi durchgedrückt, wie es geändert werden sollte? Es soll geändert in: Linksextremismus wird von den Sicherheitsbehörden wie folgt definiert. Linksextremismus ist ein Sammelbegriff für alle gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen, die sich insbesondere in den Ideen von Anarchismus und Kommunismus ausdrücken. Schon mal an sich schon mal richtig, ja, würde ich sagen. Allen gemeinsam ist, dass die von ihnen als Kapitalismus und Obrigkeitsstaat bezeichnete bestehende demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung als Ursache aller vorhandenen Missstände gilt und deshalb im Wege, eine gewaltsame Revolution abzuschaffen ist. Zentrales Ziel ist, zunächst eine sozialistische Ordnung zu schaffen, um von dieser ausgehend letztlich ein klassenloses kommunistisches System zu errichten. Die Anwendung von Gewalt wird in einer selbst zu definierenden revolutionären Phase für legitim und unverzichtbar angesehen. Es handelt sich demnach um Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind und die von ihr vertretenen Werte wie Freiheit und Gleichheit abschaffen wollen. Eine etwas längere Definition, wie ihr schon merkt, aber ich hoffe, die Details sind jetzt nicht im langen Text untergegangen. Also schon auf jeden Fall differenzierter und eindeutig, ja, klar, Freiheit und Gleichheit sollen abgeschafft werden. Ich meine, das ist ja an sich relativ eindeutig. Aber da alleine kann ich das nicht schreiben. Das müssen Sie sich beziehen. Auf wen haben Sie sich da jetzt bezogen? Weiß ich nicht genau. Aber dass das irgendwie die allgemeine Definition wäre, kann die Bundeszentrale politische Bildung wieder nicht zugeben. Ne? Naja, und dass da halt so in Anführungszeichen Eingriff oder politischer Druck ausgeübt wurde, dass das geändert wurde, ist natürlich ein Riesenskandal. Und das ist das Einzige, was hier dran berichtenswert ist, laut Heise und Telepol ist natürlich. Aber gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze zustande gekommen ist hinter den Kulissen. Da kann man bestimmt einiges kritisieren, aber das ist ja generell ein Problem, wie weisungsgebunden die und wie politisch abhängig gerade solche Sachen wie die Bundeszentrale für politische Bildung sind. Wie das kritisiert Heise, dass sie das geändert haben? Ja, weil es halt, wie gesagt, hinter den Kulissen dieser Einfluss ausgeübt wurde. Ja, aber ich denke mal, die Art und Weise, wie die Definition abgeändert wurde, stößt natürlich bei einigen Leuten negativ auf, die halt lieber lesen, Linksextremisten vertreten Werte wie Freiheit und Gleichheit, interpretieren sie nur um. Also ich meine, das ist ja schon fast Propaganda für diese politische Grundströmung. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Gut, dass diese Definition geändert wurde. Das ist Propaganda. Du sagst schon fast Propaganda, aber das war, wie es da stand, war es Propaganda für Linksextremismus. Also, und so wie es jetzt da steht, ist es halt mit dieser Einschränkung, das ist die Definition der Sicherheitsbehörden, aber eigentlich ist es eine vernünftige Definition, meiner Meinung nach. Also ja, also sehr positiv. Ich muss sagen, halt sehr langatmig, aber halt, weil halt auch sehr differenziert, ne? Nicht die Anwendung von Gewalt wird allgemein, sondern die Anwendung von Gewalt wird in einer selbst zu definierenden revolutionären Phase für legitim und unverzichtbar angesehen. Ich finde, das ist schon sehr, das habe ich schon weniger differenziert woanders gelesen. Sich daran jetzt zu stören, naja. Okay. Ja, also ganz generell nochmal, die Bundeszentrale für politische Bildung steht auf jeden Fall unter der Aufsicht vom Bundestag. Da gibt es so ein Kuratorium aus verschiedenen Abgeordneten. Das ist das oberste Gremium von denen. Und okay. Nicht nur Regierung, also ja. Nee, nicht nur Regierung, nee. Okay. Also insofern ist das natürlich auch, ja, politisches Ding. Also es ist jetzt nicht so, wie, wo sie immer meinen, mit dem öffentlichen Rundfunk, dass das irgendwie unabhängig sein sollte oder so. Das gibt es eigentlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung nicht, diesen Anspruch. Also das ist schon eine Stelle, ja, das ist eine öffentliche Stelle. So. Ja, und die verteilen ja auch jede Menge Geld in Form von irgendwelchen Projekten und so, unter anderem ja auch für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und das ist jetzt auch eine Überleitung zu unserem nächsten Dings hier, denn hier gibt es nämlich mal wieder eine Ausschreibung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung sucht jetzt freiberufliche Trainer-DoppelpunktInnen für ein neues Projekt Firewall. Hass im Netz begegnen. Oh, die suchen keine Sternchen, die suchen Profis, deswegen Doppelpunkt, hä? Naja, Doppelpunkt ist ja das neueste Ding, was ja angeblich dann barrierearmer oder frei oder wie auch immer sein soll. Und also das ist ja schon Next Level halt, ne? Und Sterne macht ja eigentlich keiner mehr. Aber ich suche nicht Leute, die irgendwie Firewall und dem Hass im Netz begegnen, sondern die suchen Trainer dafür. Die wollen da so eine ganze Armada aufstellen, oder was? Ja, genau, eine ganze Armada. Oh mein Reconquista Gott. Internet. Oh mein Gott. Ich kenne doch, kennt nicht jemanden, der im Bereich Training schon erfolgreich unterwegs ist und der sich da einschmuggeln könnte? Mir fällt da jemand ein. Also wenn es nur darum geht, so tolle Aufsteller zu machen wie da hinten, gegen durchgestrichenen Rassismus, was ich eine zweifelhafte Symbolik finde. Das ist auch gut, ja, genau. Ja, also wenn es auf diesem Niveau da geht, nicht, weil ne? Rasse ist doch schlecht und ja, auf jeden Fall, das ist auch bezahlt hier, ne? Freiberuflich halt. Und die Anforderungen sind mindestens 18 Jahre. Möglichst junge Check. Menschen. Check. gegen Hassrede positiv gestalten, im digitalen Raum engagieren. Kannst du dir vorstellen, interaktive Workshops zu Hass im Netz zu geben? Hast Erfahrung in der Anleitung von Gruppen, idealerweise in politischen Bildungsarbeit mit jungen Menschen? So ein wöchentlicher Livestream vielleicht. Du hast ein Basiswissen in den Themenfeldern soziale Medien, gruppenbezogene menschliche Feindlichkeit, Rechtsextremismus, Diskriminierung. Moment mal, was soll man da nochmal machen? Also, man soll sich gut auskennen mit gruppenbezogener menschlichen Feindlichkeit und Rechtsextremismus. Ja. Diskriminierung, Demokratie, Bildung. Okay, das ist so der Ordnung. Dann sollst du dann anderen Leuten erklären, wie das mit dem Hass ist. Okay, genau. Also das haben die Copy und Paste von der White Front. Ja, schon möglich. Stormfront-Doppelschreibung, wie genommen. Lustig. Großes Maß an Selbstständigkeit und Engagement, Ideenreichtum und konzeptionelle Fähigkeit. In anderen Worten, wir geben dir ein bisschen Geld, überleg dir bitte alles, aber bleib bitte auf Linie, ja? Lass dir was einfallen, warum das gelöscht werden muss oder so. Und sei möglichst jung, damit du noch nicht im Leben viel erlebt hast, um den Leuten irgendwie sagen zu können, so, ja, nee, das ist vielleicht gar kein Rassismus, die Leute meinen das vielleicht gar nicht böse, sondern das passiert halt so. Ja. Haben die auch Jobs mit mindestens 3 Jahre Erfahrung in praxisbezogener, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder so? Ich war schon als Kind gruppenbezogen menschenfeindlich. Ja, oder scheiße. Ne? Also sagen wir es einfach mal so, ich meine, das sind so Workshops und ich weiß jetzt nicht, wo die Dinger im Endeffekt landen. Ich würde mal einfach sagen, es sind wahrscheinlich Workshops an Unis, vielleicht sogar in Unternehmen. Irgendwelche oder Workshops. Schulen. Und ja. Normalerweise sind die Voraussetzungen für irgendwelche Workshops zu geben gar auch nicht unbedingt an eine akademische zielgerichtete Ausbildung dahingehend gebunden, aber man muss meistens vorher irgendwelche Zertifikate machen, die für teuer Geld verkauft werden. Und ich hätte jetzt schon fast gedacht, melden Sie sich hier an, 500 € Workshop bei der AA-Stiftung, um Ihren Trainerschein zu machen. So, damit hätte ich jetzt gerechnet. Dass das nicht ist, überrascht mich positiv. Preis, hier steht es doch, eine kostenfreie mehrtägige Qualifizierung mit unseren pädagogischen Materialien. Du kriegst einmal richtig den Kopf gewandt. Ja, aber du musst wenigstens nicht dafür zahlen. Ich kenne nicht alles schon, kannst du dann sagen. Du musst wenigstens nicht dafür zahlen, das ist der Punkt. Wir könnten das jetzt sagen. Ja, und sie vermitteln dir auch noch die Aufträge dann. Also die ganzen Leute, die in deiner Area dann sagen, hier, Amadeo, Antonio, wasch meinen Kopf. Schön, dann kriegst du mal eben so eine 5. Klasse zugelost oder so. Na, den, super, den sagen sie dann, hier, Fritz, dein Einsatz. Dafür zahlen wir dir auch ein Butterbrot und die Fahrt. Mindestlohn. Geh zum Amatonio, der gibt dir keine Festanstellung. Wenn du ihn darum bittest. Oh, bitte. Tja, wahre den Schein der Selbstständigkeit, sage ich dazu. Anetta, warum hast du nicht gelernt? Freie Liebe und freie Berufe. Hm? Ja. Schauen wir nun einmal in die Geschichte. Das ist mir... Die progressiven Liberalen, aber... Die progressiven Liberalen. Progressive Liberale. Ja, das ist natürlich auch ein Speckle irgendwie schon mal. Trägt der da oben eine Augenklappe auf dem Bild? Das sieht fast so aus. Nee, das sind wohl wär's, ne? Nee, das ist ein Stockfoto, der das gute Mensch. Der hat eine Brille auf, eine Sonnenbrille, weil er total cool ist und hat so ein buntes Holly-Festival-Zeug im Haar, was eigentlich Cultural Appropriation ist. Also ich würde sagen, cancelt die Leute. Ja, die progressiven Liberalen, mit denen hatten wir uns vor 4 Jahren beschäftigt, vor der Bundestagswahl, vor der letzten, sind die ja so ein bisschen aufgetreten und wollten die FDP gerne umkrempeln in ihrem Sinne und haben dann so schlaue Sachen gesagt, wie wir sind für eine FDP, wo man den Sinn und den Wert von Gender Studies anerkennt und lauter solche Sachen. Also die sind ziemlich erfolgreich gewesen, will ich mal sagen. Und das ist ja einfach nur meine kleine Rücksicht. Die Webseite gibt es nicht mehr, die ist nur noch im Archiv verfügbar. Und das waren dann hier so schöne Sachen hier, wo sie sagen, du willst mitmachen, dann melde dich per E-Mail, Facebook oder ähnliches bei uns. Für Mitglieder anderer Parteien, Doppelpunkt, melde dich bei uns und werde Beobachter, Sternchen innen. Du wirst regelmäßig über unsere Fortschritte informiert und bekommst mit, wo wir gerade stehen. Mit anderen Worten, ja, wir sagen dir, wie weit unsere Unterwanderung schon ist und ob das schon Sinn macht, hier rüber zu wechseln. Ja, also ganzheitlich liberal. Ganzheitlich liberal, genau, ja. Ich hoffe, ich konnte sich eine gute E-Mail-Liste zusammenstellen, die wenigstens für ein bisschen Geld verkaufen. Naja, also wenn ich mir jetzt angucke, was da ist. Genau, ich meine, die FDP da unterwandert ganz schön, ne? Ja, also aus meiner Sicht ist die letzten 4 Jahre im Bundestag standen größtenteils halt im Zeichen von dem Kram, den diese Leute hier sowieso gefordert haben. Ne? Also viel mit liberal-konservativ oder so war da nicht. Was wir stattdessen halt hatten, war halt hier die frauenpolitische Sprecherin, die auch nur zu jedem Kram dann halt nicht, wie ich das erwarten würde von einer, also wir hatten das ja hier mehrfach, wir haben es auch schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Ich würde normalerweise erwarten von einer liberalen Politikerin, wenn es dann irgendwie heißt, hier, da und dort, es gibt irgendwelche Unterschiede, dass man dann sagt, so, naja, da muss man dann halt mit leben. Ne? Hauptsache, die Leute können sich halt frei entscheiden, was sie irgendwie machen wollen und wenn sie das können, dann ist das alles okay und wir müssen nicht die Gesellschaft umgestalten, das steht uns nicht zu und wir sind nicht so schlau, dass wir wissen, was das alles soll und so. Aber haben wir das? Nee. Sondern wir haben eine FDP im Moment, die halt eben auch sagt so, ja, alles hier, es muss sich alles ändern, es muss alles Vorwärts immer, rückwärts nimmer, sozusagen. Ne? Also mit anderen Worten hat sie es natürlich ausgedrückt, aber vom Sinn her ist das halt so die Aussage. Ne? Also die Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt, aber natürlich immer nur nach dem, in dem Sinne, was die halt meinen, was da irgendwie bei rauskommen sollte. Also 50-50 in sämtlichen Ergebnissen und tut mir leid, das ist nicht die Aufgabe vom Staat. Ich brauche nicht den Staat, damit er mir erzählt, wie ich zu leben habe. Und eine liberale Partei sollte das wissen. Sollte dann den Individualismus da stärken und den Leuten halt sagen, hier chillt euch mal, ne? Solange wie die Leute sich selber entscheiden Das ist können. echt so eine DDR-Methode, mit staatlichen Sachen, die nämlich Parteien unterwandern und das dann da einführen Ja, die oder haben das ja einbringen und nämlich so, mit echt staatlichen so. Sachen unterwandert, aber diese Art und Weise, dass man halt das alles irgendwie mikromanagen kann, das Leben von den Leuten, das ist ja das, was die unter progressiv verstehen. Und das Das Private ist politisch, mal ja, und wieder. das ist So, ja. links. Das ist linksautoritär, das ist nicht liberal. Und dieses Zeug haben die aber erfolgreich halt eben, ja, den Leuten verkauft halt als Fortschritt, als freiheitlich, als vernünftig. Und ja, es gibt halt diverse Leute, die mit, und das ist ja auch das übliche Ding, ne? Ich habe da ja schon mehrfach darüber berichtet, weil uns das ja schon so oft begegnet ist und mir ja auch in so vielen, so irgendwie verfolgen die mich ja, die Progressiven irgendwie vom Atheismus zur Piratenpartei und dann in die FDP, also. Ja, es ist ja auch häufig so, da muss dann nur einer den richtigen Tonfall treffen, so ungefähr, dann sind alle dafür, obwohl es irgendwie dann beim Ja, näheren und es Gucken startet dann halt nicht mehr so gut meistens mit ist. So, solchen ne? einzelnen Sachen, ne? Also irgendwelchen Cliquen, wo sie halt unter sich sind. Und das war ja dann auch mit diesem Feminismus-Ding Die da, weil meisten von dieser jungen Verforderungen und was, ne? Liberalen. Und da Wir wurschteln erinnern sie. uns an die liberalen Gamer gegen die gamenden liberalen Kriege damals. Ja, es war die liberalen Gamer gegen die liberale Gamer-Allianz, war es, glaube ich, irgendwie so. Ja, das hatten wir auch noch, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die machen es halt erstmal in ihren eigenen Grüppchen. Und dann, in diesen eigenen Grüppchen, ist es aber unwidersprochen dann alles. Und dann haben sie halt irgendwie, welche von denen sind dann Mitarbeiter von irgendwem und sind dann irgendwie anders. Und wenn die dann da auftreten mit ihrem Scheiß, dann ist es quasi schon irgendwie so wie entschieden dann. Ne? Also das ist mir auch immer wieder aufgefallen, wenn sie dann irgendwann mit diesem Krempel wirklich reinrücken in die eigentliche Organisation, dann ist die Diskussion scheinbar schon vorbei. So nach dem Motto, ja, wir haben das ja jetzt schon hier in unserem kleinen Arbeitskreis irgendwie alles vorbereitet und jetzt geht es ja nur noch darum, euch zu sagen, wo der Hase lang koppelt. So. Ja. Erinnere mich manchmal an so Frauen, die dann, bevor sie eine Beziehung eingehen, sagen dann, den drehe ich mir schon bei oder so. Die drehen sich irgendwie alles bei oder die glauben, sie könnten die Gesellschaft immer beidrehen. Aber es ist eben nicht so einfach. Und ich finde es auch nicht gut, dass es so versucht wird. Ich würde dann immer bleiben, wie sie sind. Ne? Ja, aber diesen Kram, den ihr jetzt, ich lese in den Kommentaren schon irgendwas mit Impfung und FDP und so weiter. Nee, Leute, da ist es noch nicht so schlimm. Also, Ist ein anderes Thema auch, ja, ist auch ein ja. anderes Thema, will ich jetzt auch nicht einsteigen. Aber ja, also ich kann euch nur immer wieder sagen, ja, ich bin noch in der FDP und Ja, es ist leider auch nicht so eine starke außerdem, Opposition eben. Das also ist wenn man. das Dumme, Es ist ne? auch immer so, und das habe ich halt ganz oft auch schon gemerkt, es ist, glaube ich, auch in vielen Parteien halt so, es gibt diverse Leute da immer noch drin, die ganz vernünftig sind, auch wenn irgendwelche anderen Leute irgendwelchen Scheißdreck machen. Und es ist halt nur die Frage, ja, wie einflussreich die dann im Endeffekt sind, ob die sich da zermürben lassen von dem Kram und so. Und ich sehe da halt auch, ja, keine wirkliche Möglichkeit, außer halt eben da am Ball zu bleiben, weil wenn die ganzen Leute alle einfach gehen und sagen, so, ja, gebe ich jetzt verloren. Ja, bei der Piratenpartei, da ging das noch irgendwie, aber dann irgendwie liberale Partei von Deutschland irgendwie aufzugeben, finde ich schon ein bisschen, Ja. ja, passt mir noch nicht. Vielleicht in 10 Jahren oder so, mal gucken. Dafür ist von der FDP noch genug übrig, aber es ist ja wie in anderen Parteien auch so, dass gezielt von außen Leute reinkommen, um die Partei zu verändern. Ja, und ob das jetzt Ja. politische Akteure sind, die verschickt werden, oder ob die das aus eigener Ja, das weiß ich nicht, inbrünstiger dass Überzeugung machen, sei mal dahingestellt. gezielt von Ja. draußen Leute reinkommen, das würde ich jetzt noch nicht mal so sagen. Das klingt mir schon ein bisschen zu Doch, natürlich. Aluhutmäßig. ich glaube, wirklich ist es größtenteils halt so, dass die Leute dann schon beginnen mit dem Kram, diesem Zeug von der Uni kommen. Also so ist mein Eindruck auf jeden Fall auch von dieser Schinkenprinzessin, die ja eine von den Leuten da ist, ist ihr Alias bei Twitter, auch in laufende die auch Projekte eine von den Leuten war, die da diesen Arbeitskreis liberalen Feminismus da irgendwie einberufen hat und so. Und die andere, mit der sie das zusammen macht, das ist eine hier, die bei mir ganz in der Nähe, die auch bei mir in diesem Ortszirkel da quasi drin ist. Und das ist auch eine, die halt frisch von der Uni halt ist. Und diesen Dreck kriegen die halt auf der Uni heutzutage alles reingedröselt. Ne? Also gerade wenn sie irgendwas mit Sozialwissenschaften, Jura und so machen, das ist halt klar. Und da weiß ich auch, wo die das herhaben. Und das ist halt einfach der Zeitgeist generell im Moment. Also das ist ja nicht so, dass dir jetzt irgendjemand gesagt hat, du bist jetzt diejenige, die das jetzt in die FDP trägt. Sondern das ist einfach der Zeitgeist sowieso von dem Ganzen. Das läuft ja auf allen Ebenen. Du hast diese Leute in der CDU, du hast die überall. Und gerade was diese Jungen angeht, werden die ja nicht entschickt. Sondern nicht die Überzeugung haben, wenn sie in die Partei gehen. Aber sie gehen ja dann nicht in die FDP, weil sie sagen, okay, die FDP vertritt diese ganzen Werte, sondern sie gehen da rein, sondern das ist schon weil sie die Parteipolitik verändern wollen. Sonst würden sie ja nicht in die FDP eintreten. Ja, das ist ja richtig. Das ist ja das, was wir gerade gelesen haben. Halt, so funktioniert ja Politik theoretisch auch. Ja, aber weil du ja meinst, entsendet, das klingt halt so ein bisschen nach dem Masterplan von George Soros oder irgend sowas. Das will ich dann lieber nicht so hinschreiben oder so. Hallo, es gibt politische Intrigen unter Parteien, zwischen Parteien. Das auch. Ja, eben. Oh mein also Gott, auch gerade diese Verschwörungstheorie, da muss ich jetzt ganz schnell zurückrudern. Ja, ja. Naja. Ja, und das ist ich ja das, was die... Ich rede ja nicht über irgendwelche Soros-Sachen oder irgendwelche NGOs oder sowas. Ich fange ja nicht mal an über Bilderberger oder World Economic Forum oder so. Ja, ist gut. Das ist auch alle Einfluss. Ja, so. Also, da könnten wir auch drüber reden. Und aber den das Kram, ist halt nochmal ein ganz anderes den Thema. Den Kram verzapfen sie hier halt auf Facebook. Da ist auch relativ eingeschlafen. Und das ist hier auch nur... Gerhard Baum taucht eine Nase lang auf und es ist ja die rechte Gefahr. Ja. Und sie wird unterschätzt und wir dürfen sie nicht unterschätzen. AfD ist böse, Faschisten... irgendwas mit Kemmerich, sofortiger Rücktritt von Kemmerich, das ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Bla bla bla. Ja. Ja, der Baum. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass der FDP ja sehr oft auch faschistoide Tendenzen unterstellt werden. Ich übernehme jetzt einfach mal das Wording von denen. Und also dass da. Dann, wie gesagt, ich finde es halt sehr seltsam, wenn man halt wirklich für das Parteiprogramm der Grünen 1:1 ist und dann in die FDP eintritt oder auch wenn man dann in eine andere Partei eintritt. Ja, man müsste wenigstens so in den Nuancen mal ein paar Unterschiede so oder feststellen. Ne? Das ist doch ziemlich viel gleichförmig, finde ich auch. Ja, ich meine, da gibt es glaube ich schon Unterschiede auch. Na, also ich habe da schon von diversen Leuten, die auch in diesem progressiven Rahmen sind, die kritisieren natürlich die Grünen hin und wieder mal auch. Ne? Mhm. Und das ist auch teilweise auch im Sinne von diesem ganzen Linksextremismus-Zeug oder so, da sind viele von diesen progressiven Leuten jetzt von der FDP noch nicht dabei und die wollen das natürlich dann auch nicht hören, dass sie im Endeffekt diesen Krempel, den sie da aber verzapfen und dieses ewige Gerechtigkeitsgerede, was sie sich da schon angeeignet haben, dass man jedes Thema, vor allen Dingen diese geschlechtspolitischen Themen, alle immer auf diese Gerechtigkeitsebene schiebt, dass das halt leider eine komplett linke Leseart ist und dass es halt eben im Endeffekt dann damit endet, dass die dann da halt stehen, ne? So Jagowi Faras und so sagen, ja, mit Gerechtigkeit meinen wir halt eben so, der Kapitalismus muss weg und so weiter und so fort, was denkt ihr denn? Ne? Und das ist natürlich was diese Leute im Moment noch nicht teilen. Aber ja, sie wollen es halt nicht wahrhaben. Das ist aber sie reden natürlich die ganze Zeit immer, also dieses ganze Ding, immer wenn dann irgendwelche Schlaumeier irgendwie sagen, so ja, dies, das, jenes ist Chiffre irgendwie von rechts und das führt alles in Rechtsextremismus und so, da sind sie natürlich auch wieder voll dabei, aber sie wollen halt nicht hören, dass ihr ganzer Scheiß halt eben auch alles linksextreme Anklänge hat. Das wollen sie natürlich nicht hören. Und insofern gibt es da halt schon Unterschiede und würden sie sicherlich auch sagen, dass sie bei den anderen Dingen dann nicht willkommen sind. Aber ja. Ja, genau, so speziell auf dieser machttheoretischen Ebene müsste da schon irgendwie ein bisschen Unterschied sein oder so, genau. Naja, gut. Wenn man nur beobachten, die ganze Geschichte. Das Einzige, was da mit der FDP passiert, ist, dass die FDP beliebig wird. Ja, es ist doch jetzt schon so, dass man zwei Personen hat in der FDP, an denen kann man sich noch festhalten, aber die Partei in der Breite hat ein Profil komplett verloren. Die FDP ist jetzt schon völlig konturlos, leider. Aber sie hat noch genug Substanz, dass sie das Ganze noch wenden kann. Sie also profitieren, ich sag ja nicht, dass die FDP verloren ist. Also so ich würde wie halt es sagen, damals mit den Piraten ja ganz schnell passiert ist. Ich würde halt sagen, dass es vor 4 Jahren halt so war, dass sich die Leute viel davon versprochen haben. Größtenteils halt eben auch eine vernünftige Aufarbeitung von diesen ganzen 2015 Flüchtlingsgeschichten, die ja dann auch nicht geschehen ist. Und ja, dieses Jahr ist es, glaube ich, ganz viel Corona-Kram. Viele Leute haben das halt mitbekommen, dass Lindner und Konsorten sich da nicht auf jeden Scheiß eingelassen haben und da auch häufiger mal gesagt haben, so, wir brauchen jetzt nicht noch eine Verlängerung von diesen ganzen hier Dingsbums der nationalen Tragweite und diesem ganzen Kram. Und da versprechen sich die Leute jetzt halt auch viel davon. Ist dann halt die Frage, was da dann wieder draus wird. Ne? Also, und was davon übrig bleibt, sollten sie in irgendeiner Regierung. Ja, genau. Ja, sie leiden damit unter dem Problem, dass ja allgemein auch ja, vielleicht ein bisschen übersehen wird, eben, dass die Regierung mit ihrer Mehrheit alles entscheiden kann, im Prinzip. Und das auch macht zurzeit. Ja, das ist halt ja, die bleierne ja, große ja, Koalition. Ja, aber das ist ja die Bleier, aber da ist ja auch genug Streit schon drin und genug Zankerei ja, über. Aber entscheiden tun wir auch schön einhellig. Theater Donner. Ja, zum Machterhalt ja, so, dann ja, hier, da und dort. Aber wir haben das ja auch schon gesehen, dass sie sich an Krempel aufgerieben haben. Also zur Erinnerung, Herr Maaßen musste ja auch gehen, weil die SPD da drauf bestanden hat. Und die haben ja, das ja auch. Die CDU wollte ihn ja großflächig auch. Also die Merkel wollte den auch nicht mehr. Kannst du aber glauben. Und so Leute wie der Pro-Lenz sowieso nicht. Ja, das mag sein. Aber das war eine ernsthafte Regierungskrise wegen Maaßen. Ja, und trotzdem haben wir seit Jahren immer noch die gleiche dröge Scheiße. Also, Regierungskrise ist das nicht merkwürdig gesandt. Die SPD hätte damals den Arsch in der Hose haben müssen, zu sagen, wir stehen zu unserer Entscheidung von vorher, wir stehen für eine große Koalition nicht mehr zur Verfügung. Und schon allein aus dem Grund, weil wir halt diese Stagnation haben und weil eine große Koalition immer Stagnation ist. Ja, nur Stagnation ist doch jetzt gewichen. Ja, und während der ganzen Stagnation haben wir aber diese ganzen wunderbaren SPD-Sachen alle durchbekommen. No, ne? No. Also. So stagniert hat das nicht, finde ich auch. Ja. Tja. No Future bis zum Kommunismus. Dann freut euch doch einfach drauf, dass Hengame hier schon wieder die Trommeln rührt dafür, dass wir alles ändern müssen. Und zwar steht ja oben drin, wofür. Ich darf doch mal dran erinnern, das ist eine deutsche Tageszeitung, die hier trommelt für den Kommunismus. Natürlich ist das eine Kolumne. Natürlich spiegelt das nur die Meinung des Kolumnisten, obwohl das Wort finde ich schon ein bisschen zu groß. Aber ich meine, mit Klimakrise finde ich immer, spielt sich das Thema ein bisschen klein. Das heißt doch jetzt Klimakatastrophe, oder nicht? Naja. Egal, wie du es bezeichnen willst, dass die Wälder brennen in der Türkei und in Griechenland. Da, wo man normalerweise Urlaub macht, fährt jetzt die Feuerwehr. Darum geht es. Die Welt, die ist 1,5-Grad-Ziel ist nicht haltbar. Alles geht zur Hölle. Und dann will ich mal ein Stück aus dem Text zitieren. Es ist schwer, sich weder dem Nihilismus noch dem Hedonismus hinzugeben. Wenn die älteren Generationen auf unseren Nacken die Welt niederbrennen, sollen wir nicht alle aus unseren letzten Jahren das Beste rausholen und nochmal alles mitnehmen? So groß die Lust ist, sich von der Realität auszuklinken und mit seinen FreundInnen für die nächsten Jahre eine einzige unendliche Abrissparty zu feiern, so ist der Ekel vor dem Egoismus der Boomer zu groß, um sich deren Verhalten anzueignen. Das ist so verlogen. Das ist so unsagbar verlogen. Aber Bibi Tussi müsste das eigentlich auch heißen. Ich fühle mich gerade so ein. Oh Mann. Das ist so unsagbar verlogen. Natürlich, du hast all die Dinge, die auch die Leute, die du Boomer nennst, tun, hast du schon verinnerlicht. Konsum. Wer war auf dem Plakat von KDW noch genau? Konsum, du hast alle möglichen elektronischen Geräte, mit denen du die sozialen Medien bespielst. Du hast Reichweite, du bist im Internet. Du interessierst dich für Mode, die nicht existieren würde, wenn wir nicht diese... Weißt du noch, wie die Leute in China ausgesehen haben, Hengame, in den blauen Einheits-Onesies? Selbst wenn ich selber keine Kinder haben will, so wie ich für meine jüngeren GenossInnen, zu denen selbstverständlich auch Kinder zählen, die bestmögliche Zukunft hinterlassen. Nur wie? Die Erde geht unter und ich kann so viele Nudelstrohhalme benutzen. und so viel radeln, wie ich will. Die Erde geht nicht unter, verdammte Axt. Ey, wenn dann wieder die Menschheit oder so, aber auch das ist ganz schön hochgegriffen. Die Erde geht irgendwann unter, wenn die so. Ja, schon, aber nicht wegen der Klimakrise, come on. Ich kann so viel Nudelstrohhalme benutzen und so viel radeln, wie ich will. Aber es wird so viel am Klimaverlauf ändern, wie eine schwarz-grüne Bundesregierung. Um das Klima zu retten, braucht es eine konsequent antikapitalistische Haltung. Die Grünen bringen die nicht mit, die CDU-CSU schon gar nicht. Zumindest verkürzt es die nächsten Gespräche über Zukunftspläne mit Boomer-Formanten. Ich meine, was für Zukunft, Alter? Ja, Zukunft. Was die Zukunft, die Vergangenheit, in der ihr festhängt und immer noch meint, das wäre alles besser geworden, wenn man das nur durchgezogen hätte mit dem Kommunismus-Bullshit. Und dann wäre die Welt auch schön und würde nicht brennen. Die Erde geht unter, Chris. Die Erde geht unter. No future. Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ja, ich weiß schon, wie es geht. Dreht die Regler alle auf, Erde. No future like no future. The future is in the future. And the brick, the past is a brick, big brick wall. So rum gehört es. Ja. Ja. Keine Ahnung. Habibi Tussi fände ich auch besser, Mann, muss ich sagen. Würde dem näher kommen. Das ist no future, das ist irgendwie. Stehen die jungen Leute noch? Ich meine, ich fand das ja früher, hatte ich das Gefühl ja auch, aber es ging ja auch mit Atomwaffen und so weiter früher mit. Kalte Krieg. Ja, aber verstehst du nicht, dass das alles viel schlimmer ist als Atomwaffen? Ich leide am meisten, gib mir Geld. Gib mir Macht. Dreh die Regel auf. 1,5 Grad, das hat der Erfinder von diesem Ziel hat doch letztens selbst gesagt, das wäre gar nicht so wichtig und so und überhaupt auch ziemlich ungenau und so weiter. Das ist, was aber ist denn der IPCC? Ja, stopp. Also entweder eine Quelle oder. Oder bitte nicht jetzt hier aus zig Quellen davon geben. Ja, dann reich mal ein. Ja, mach ich. Ja, hier hat der Robin Alexander kritisiert, dass die Frau Bayram aus dem Bundestag, das ist ja so eine Abgeordnete von den Grünen, die auch hin und wieder mal irgendwie vermitteln muss im Streit zwischen irgendwelchen Rappern in Berlin, wer da wem das Schutzgeld bezahlt und so. Das war ja mal so ein Ding, oder so ein Rapper irgendwie ins Ausland musste. Weil er irgendwie was abdrücken sollte. Und die Frau Bayram hat dann da irgendwie vermittelt. Und jetzt ist sie hier protestieren gegangen gegen Mietenkram. Und bei dieser Demonstration waren halt auch Kommunisten dabei. Mit Hammer und Sichel. Und die Frau Bayram hat sich dagegen verwehrt, dass der Herr Alexander da einen Zusammenhang hergestellt hat. Und er sagt dann halt nochmal, naja, kommunistische Symbole halt, ne? Also am Tag des Mauerbaus gehst du gemeinsam mit Leuten demonstrieren, die kommunistische Symbole zeigen. Und ihr fordert dann irgendwie Enteignung und so. Ja, aber das bedeutet natürlich alles nichts. Ja, was kann denn die Frau Bayram dafür, dass da Leute Tücher mit Haken, Hammer und Sichel dabei hatten. Also, ne? Man stelle sich vor, irgendwo haben Leute wirklich üble Fahnen dabei. Es kommt jemand von einer anderen Partei und stellt sich da dazu, was da los wäre. Ja, es reicht schon. Wir sind halt, in Polen ist es verboten. Es reicht ja schon, wenn du ein Wort mit denselben Silben irgendwie benutzt, was irgendwer anders benutzt. Dann ist das ja auch direkt wieder alles eins. Kommt die marxistische Feministin von der Amadeo-Antonio-Stiftung und erklärt ihr erstmal, dass das eigentlich dasselbe ist und die nur wieder nicht wissen, wie sie sich nennen sollen oder solche Sprüche. Ja. Und im Presseclub ist ja auch bekannt für wunderbare Gäste aus dem Journalismus, die wie hier der Herr Amjahid und wie heißt der andere? Malcolm Ohambe und so weiter und so fort. Und jetzt haben sich hier aber die Leute aufgeregt und wollten, dass der Weltjournalist Axel Wojanowski nicht eingeladen wird, weil der angeblich ganz böser Klimaverklärer ist. Und da gibt es dann riesen Aufschrei, sodass sich hier der Presseclub noch dazu genötigt fühlt, zu sagen, warum das nicht so schlimm ist und warum man den doch schon einladen kann und AfD-Leute würde man natürlich nie einladen und so weiter und so fort und bitte habt uns wieder lieb. Wo ich mir aber auch denke, ey, also wenn ihr den Malcolm einladen könnt, wenn ihr den Amdahid einladen könnt, dann könnt ihr alle einladen. Dann braucht ihr euch auch nicht äußern, dann könnt ihr auch einfach sagen, hier, wir haben auch eingeladen und wir laden ein, wen wir einladen wollen, Punkt, fertig, aus. Aber das ist dann hier scheinbar jetzt, das ging jetzt zu weit. So, ne? Ja, auch bei der AfD wird das nicht so extrem geleugnet, das ist auch Quatsch vom Presseclub. Davon rede ich aber nicht mal. Vor allem eins von acht, das finde ich am geilsten. Ja, sie brauchen sich auch mal breit erklärt. Ne? Ja. Um zu erklären, warum jemand bei Ihnen zu Gast sein darf. Ja. Warum war bei euch jemand zu Gast, der Idi Amin geschippt hat? Haben Sie die Recherche vergessen? Warum? Vielleicht. Wie das Patriarchat heute aussieht. Eine Kolumne von Margarete Schau. Oh, wow. Alle Schmerzen wieder durch heute, oder? Ja, ich hab niedrig hängende Früchte gepflückt. Ist ja echt ein Baum halt der Ausdars hier. Wirklich. Hing da so schön und saftig. Das Patriarchat, meine Damen und Herren, es hat sich verändert in den letzten. Es verändert sich ja. The Patriarchat never changes. Frau Stokowski hat ein neues Patriarchat ausgemacht, nämlich den gefährlichen Schmunzler, genau. Gibt es jetzt die Delta-Variante des Patriarchats? Ja, ist das der einen auch mal ab und zu zum Essen einlädt oder die Beta nach Hause fernfahren möchte oder so? Nach Alpha und Beta gibt es jetzt die Delta-Variante. Also. Der bei uns dominante Typ des Patriarchats ist der betont uncharismatische, unkörperliche, mit seiner Gestrigkeit kokettierende Schmunzler, der sich prinzipiell nicht entschuldigt und jahrzehntelang trainiert hat, Fragen nur als Anregungen zu sehen, nochmal dasselbe zu sagen, was er immer sagt. Denn offenbar haben es noch nicht alle verstanden, aber er hat Geduld. Finde ich schon mal ziemlich hart von jemandem, der ständig darauf aufmerksam macht, dass man Leute nicht anhand ihres Aussehens beurteilen kann. Dann gleich hier diese ganzen Aussehens- oder wesensbezogenen Dinge wie uncharismatisch, unkörperlich und so rauszuholen, also gleich schon mal denjenigen in unvorteilhaftes Licht zu stellen. Ist das der Feminismus, den wir von Ihnen erwarten dürfen, Frau Schmuck? Das ist hier, es geht um den Kanzlerkandidaten Laschet, schreibt sie oben drüber, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, Laschet, Merz, die ganzen Leute, die sie nicht mag, ordnet sie dem allen zu, Lindner wahrscheinlich auch. Ja. Zu Fakten und Wissenschaft hat er ein lockeres Verhältnis, zu Geld ein inniges. Dass er Jura studiert hat, ist klar. Er schafft es gleichzeitig überheblich und irgendwie verbeult auszusehen. Sein Glamour ist der eines Sparkassenmitarbeiters mit chronischer Magenschleimhautentzündung. Aber genau so soll das sein. Das hat er aber gemeinsam mit der Margarete, ey. Es ist absolut undenkbar, dass es eine öffentliche Debatte über seine Frisur gibt, denn er hat keine. Er braucht keine. Wenn Sie ihn auf Feminismus ansprechen, wird er wissend lächeln und wahlweise von früher erzählen oder seine Frau oder Tochter erwähnen. Frauen sind für ihn prinzipiell erstmal kein Problem. Wie gesagt, er besitzt selbst eine. Würde ich jetzt gerne mal die Frau Laschet fragen, falls es die gibt, oder die Frau Merz oder die Frau Lindner oder wer auch immer. Ja. Aber, ja. La, la, la, la, la. Ja, Frauen ohne Stimmen. Mit den Händen in Manteltaschen vor den Trümmerbergen in Überschwemmungsgebiet, wozu performen? Wenn man einfach man selbst sein kann, hat doch immer gereicht. Warum sollte dies diesmal nicht reichen? Ich dachte, darum geht's euch. War das nicht der Punkt von so vielen Dingen, die ihr propagiert, Margarete? Einmal man selbst sein, nicht performen müssen? Oh. Armin Laschet hat diese Rolle nahezu perfektioniert, Olaf Scholz aber auch. Laschet hat es bislang nicht geschadet, dass er keinen Plan hat gegen soziale Ungerechtigkeiten, den Klimawandel, die Pandemie. Privat würde ich sagen, dass ihm egal ist, wenn wir alle sterben. Nein, geschadet hat ihm das Wetter. Das Wetter war nicht geplant. Privat würde ich sagen, dass ihm egal ist, wenn wir alle sterben. Jo, stimmt. Was geht denn da im Kopf vor, Margarete? Hey. Ja, es ist eins von mir. So will das Patriarchat das. Das Patriarchat will, dass alle sterben, vor allem die Frauen. So klar, also hallo. So, eins von mehreren Hit-Pieces gegen den Laschet jetzt in den letzten Tagen. Wahrscheinlich, wenn sie den Baerbock nicht mehr gut schreiben können, müssen sie jetzt den Laschet schlecht schreiben oder was, keine Ahnung. Eine oft beschriebene Eigenschaft des Kapitalismus ist es, sich ihm entgegenstellende Kräfte einzuverleiben und abzuschwächen und dadurch selbst noch stabiler zu werden. Also zum Beispiel Feministinnen kritisieren die Unterdrückung von Frauen, die unter anderem in Form zu niedriger Löhne oder gänzlich unbezahlter Arbeit, aber auch in Form geschlechterspezifischer Konsumanreize Teil des Kapitalismus ist. Also merkt der Kapitalismus, dass Feminismus jetzt sein Ding ist und druckt Feminismus-T-Shirts. Aber... Und zwingt euch, sie zu kaufen und verleitet euch dazu, sie zu kaufen. Weil wie geil das aber auch ist, dass die Leute immer denken, die verdrehen es halt immer komplett. Ne? Die denken halt eben, die Leute haben keine Bedürfnisse und dann kommt das Patriarchat und sagt, hier, ich habe mir ein paar Bedürfnisse für euch überlegt, die habt ihr jetzt. Hier sind meine Produkte. Oh Mann. Also der Kapitalismus merkt das und deswegen druckt er die Shirts und deswegen, aber das Patriarchat kann das auch. Es ist leider absolut kein Problem für das Patriarchat zur klischeehaften Rolle des unhinterfragbaren Anführers, auch noch die Rolle des durch Shitstorms gestählten, vielleicht politisch etwas zurückgebliebenen, aber doch irgendwie hinreichend kompetenten Kandidaten hinzuzufügen. Das ist der stabile Schmunzler. Diversity. Das Pater in Patriarchat mag ursprünglich Vater heißen, aber Onkel tut es auch. Der Typ, der schon mitbekommen hat, dass es jetzt Feminismus gibt und der sich ja sogar selbst als Feministen bezeichnet, in Klammern Scholz, weil kostet ja nichts. Er weiß, dass schulschwänzende Klimateenies und neue Feministinnen ihn doof finden. Aber was will man machen? Das ist eingepreist bei ihm. Das war nie sein Anspruch, alle froh zu machen. Sowas erwartet man von Männern nicht. Armin Laschet ist das schmunzelnde Patriarchat. Ob er Kanzler wird oder nicht, Scholz, Dito, Merz und Söder, jeweils mit Abstrichen auch, die sind nur zurzeit laut, weil gekränkt. Keiner von ihnen würde Frauen explizit zurück an den Herd schicken, aber keiner von ihnen hat je etwas für uns getan. Super. Patriarchat und Kapitalismus sind ja für viele sowieso deckungsgleich. Bist du irre? Margarete, keiner von denen hat je etwas für euch getan? Die Politik hat nie was für uns getan, außer Weinanbau. Die Römer haben nichts für uns getan, genau. Außer Telefon erfunden und. Eine Frau kann immer nachts auf die Straße gehen, ohne belästigt. Also, was denn? Was denn noch? Was soll das Patriarchat denn noch für dich tun? Es hat alle Hände voll zu tun, dich klein zu halten. Wie soll denn das gehen? Wie stellst du dir das vor? Ja, das war die Margarete. Tja, und Gott sah, dass es gut war und schmunzelte. Ohne Schimpfwörter, also kein Hass. Ne? Das ist doch schon mal was. Den Hass, der da eben rausgetropft ist, den könnt ihr übrigens behalten. Den sammelt ihr einfach unter euren Empfängern in einer kleinen Schale auf. Der brennt gut, wenn es euch mal kalt ist im Winter. Ja, in Finnland gibt es dieses mittelalterliche Grab. Darin hat man eine Person gefunden, die angeblich in weiblichen Kleidern bestattet war, allerdings ein Schwert aufwies. Was dann zu langen Diskussionen, feministischen Interpretationen und Ähnlichem geführt hat. Und jetzt hat man sich das nochmal vorgenommen und hat dabei Fragmente von DNA gefunden, die auf das sogenannte Kleinfelter-Syndrom hinweisen. Das bedeutet, dass jemand halt unterentwickelte männliche Geschlechtsorgane praktisch hat. Und er hat ein zusätzliches X-Chromosom. Genau. Er hat X-Chromosom. Zwei X und ein Y-Chromosom. So. Genau. Er oder sie. Ja, er. Genau, und jetzt wird hier natürlich gleich... Achso. Also es ist diese Mutation und also vom normalen Erscheinungsbild her... Er hat zwar die Knochenstruktur von der Frau, aber vom normalen Erscheinungsbild her würde er als Mann gelten. Das ist hier ja wohl anscheinend auch der Fall gewesen, dass er halt ein Krieger war, ja, und halt mit den ganzen anderen Männern zusammen gekämpft hat, obwohl er halt keine besonders prächtige körperliche Statur hatte. Und vielleicht ist er ja gerade deswegen, weil er gut gekämpft hat, besonders geehrt worden. Ne? Aber hier wird natürlich direkt rausgezogen, damals hätten die schon das Prinzip von anderen Gendern gehabt und so weiter und so fort. Das ist nämlich eigentlich das große Problem des Artikels oder der entsprechenden wahrscheinlich kritischen Archäologie, die damit umgeht. Und da stürzen sich wahrscheinlich dann auch die ganzen Leute drauf, die gerne überall schon Spuren progressiver Politik auch in der Antike erkennen wollen oder im Mittelalter. Und dann gibt es eine Absatzüberschrift hier in dem Artikel, der heißt Non-Binary People Have Existed for Centuries. Und dann wird angeführt, dass es in Indien dieses dritte Gender gibt und ähnliches. Und dann kommt ein Absatz über andere, also über einen Jacob Doss, ein PhD-Candidate in Medieval European History at the University of Texas at Austin, der sagt, Johanna von Orleans sei ja auch immer in Männerkleidern rumgelaufen. Und das sei auch gewesen, weil sie im 19. Jahrhundert, wo die Frauen in Bergwerken gearbeitet haben, dann sind sie auch mit Hosen rumgelaufen, das sollte den Frauenhosen. Die waren auch alle non-binär. Aber das Johanna von Orleans, ich meine, die hat eine Rüstung getragen, die hat militärisch, also die war ein Soldat für ihn. Also das hat mit Non-Binarity so viel zu tun wie, keine Ahnung. Brauchen halt eine Rüstung, ne? So. Es ist hier genau unter diesem Punkt sehr durch die Nachrichten gepeitscht worden. Hier, dass es die haben diese Nachrichtenüberschrift tatsächlich später noch geändert. Die ursprüngliche Headline davon war nicht may have been non-binary, sondern hatte halt diese Kinderfelder-Krankheit. So. Kleinfeld. Ja. So, das war die ursprüngliche Überschrift. Aber selbst die haben die halt wegen Clickbait geändert, weil, aber also es ist relativ viel sogar über die bekannt. Aber dass da irgendwie auch irgendwelche Rituale wären, dass da irgendwie ein anderes Gender bedient werden wurde oder dass der nicht als Mann gegolten hätte, der hat als Mann gegolten in der Gesellschaft. Ja, die haben nicht gedacht, oh, der ist sowas, so ein Zwischending, so wie es irgendwie hier kolportiert werden soll. Und das Ding ist, das Schwert, was mit ihm da liegt, das ist eine unbenutzte Klinge. Und wie man auf dem Bild auch sehen kann, da hat die keinen Griff und keinen Schaft. Keine Ahnung. Wie heißt es? Parierstange heißt es. Keine Parierstange. Also es ist eine unbenutzte Klinge, die nie Kampf gesehen hat. Es könnte also auch sein, dass das irgendwie eine symbolische Beigabe war. Dass er nie gekämpft hat oder was? Krieger war. Und der Witz ist, wir können. Dass seine Waffe nie was abgekriegt hat oder nie vernünftig oder nie gut gekämpft hat oder so. Jeder Schlag mit einem Schwert hinterlässt dem Schwert im Endeffekt eine Spur. Ja, eben. Das ist eine frisch geschmiedete Klinge gewesen. Also schon Wertschätzung auf jeden Fall, aber die Frage ist, ob es halt wirklich. Und das da wollte ich drauf hinaus. Wir werden das 100 Jahre diskutieren können und wir können die abstrusesten Theorien aufstellen, zum Beispiel, dass das ein Non-Binärer war. aber das wird uns nie der Wahrheit näher bringen, weil wir es nicht rausfinden werden. Es sei denn, wir finden irgendwo daneben noch das Buch drüber, über sein Leben oder so. Ja. Genau, Mut zur Lücke. Ne? Man kann eben auch nicht alles wissen und nicht alles rausfinden. Man kann sich zwar viel zusammenreimen, aber... Ja, aber ich habe Angst, dass die Archäologie genauso gefressen wird wie alles andere. Und da wird nur noch so durch die Linse interpretiert. Mir ist jetzt schon schlecht. War Zeus ein Mann? Ne? Niemals. Doch, der mit seiner... Ja, und welches Geschlecht hatte der Olymp? Der Olymp. Ist noch relativ klar. Ja, der wird ja nur der Olymp genannt wegen der patriarchal geprägten Gesellschaft. Ha. Schachmann. Wenn du in nächster Zeit vom Blitz getroffen wirst, beschwer dich bitte nicht bei mir. Ja? Ach. Ja, ich glaube, da würden vor mir einige vom Blitz getroffen werden. Da mache ich mir nicht so Sorgen. Wann Zeus. Zum Beispiel Leute, die Wörter benutzen wie Femizid. Ja, das ist ja auch eins seiner Lieblingsworte, Chris. Femizid oder Ehrenmord? Mariam H. Ja, leider einen traurigen Fall einer Dame, die halt von Familienmitgliedern umgebracht wurde, nachdem sie in Scheidung mit ihren Kindern halt ein eigenständiges Leben sich aufbauen wollte. Und man kennt das Muster ja leider aus bestimmten kulturellen Kreisen mit Ehrenmord, wird das da ja bezeichnet. Allerdings gibt es ja Leute, die versuchen, da diese ganze Sache in Richtung Femizid zu schieben. Die Autorin dieses Artikels ist ein bisschen seltsam. Ich würde auch nicht alles unterschreiben, was sie hier so von sich gibt. In die eine sowohl als auch in die andere Richtung, seltsamerweise. Sie beginnt erstmal damit, die Thematik zu beschreiben und redet im Endeffekt davon, dass man einen Unterschied machen muss zwischen Ehrenmorden und Femiziden. Ja, Femizide finden weitestgehend in einem Mikrokosmos statt. Ein Mikrokosmos der kulturellen Familie. Ja, und das mit dem so. Zieht, ist das nicht, dass man die alle auslöschen will? Das ist nicht sowieso deswegen alleine schon Quatsch, weil man normalerweise bei diesem Wort dann alle Frauen auslöschen will? Ja, also die Definition von Femizid ist relativ wischiwaschi. Es geht im Endeffekt systemische Morde in einem kulturellen Kontext. So wie Ehrenmorde. Das sind halt auch systemische Morde in einem kulturellen Kontext. So. Der kulturelle Kontext bei den Ehrenmorden ist uns relativ geläufig. Der kulturelle Kontext bei Femiziden ist natürlich was? Unser Patriarchat und unsere unterschwellige patriarchale Neigung und in allen Abstufungen. Und es wird halt, ja, also eine Frau wird ermordet, weil ein Mann Anspruch auf sie erhebt und darauf sie kontrollieren und über sie bestimmen zu dürfen. Und sie sich dem widersetzt. So. Und das ist der Anreiz für einen Femizid. So, also wieder sehr weit ausgelegt. Bei dem Ausmaß an Femiziden in unserer Gesellschaft, der nicht existenten Empörung darüber und der häufig recht moderaten Bestrafung der Täter, drängt sich allerdings die Frage auf, ob wir uns als Gesellschaft nicht auch in Richtung Ehrenmord bewegen. So, also es wird hier die These in den Raum geworfen, dass es sein kann, dass wir quasi unsere eigene Form von kulturellem Ehrenmord haben und der hat gar nichts mit irgendwelchen familiären Werten oder sowas zu tun, sondern es geht halt nur darum, dass ein Mann Anspruch auf eine Frau erhebt und versucht, sie zu kontrollieren und daraufhin wird sie umgebracht, wenn sie sich dem widersetzt und das wäre dann quasi ein Femizid. Ja, nicht thematisiert wird das gerne dann auch, weil es möglicherweise als anti-islamisch gilt oder so. Ja? Das ist ja dasselbe Problem wie bei Ja, einem, das ist ja der Twist an dem ganzen Artikel. Die Dame meint nämlich hier, dass Ehrenmorde und explizit dieser Ehrenmord an dieser Dame nicht als Femizid bezeichnet werden kann, ja, weil die Erklärung Mann reicht nicht. So, das sagt sie. Es sind zwar in Europa auch klassische Ehrenmorde bekannt, wie die Vendetta, die Blutrache der italienischen Mafia. Mhm. Ja, allerdings hat es eher einen kriminellen Hintergrund dann. Und die Dame geht dann im Großteil des Artikels dann im Endeffekt auf die Sozialisierung der Täter ein. Und da geht es nicht darum, dass sie halt schlimme, patriarchatsgeprägte Männer sind, die einfach nur morden wollen, ne? Mhm. Und genau das ist der Denkfehler. Wie bereits erwähnt, Männer morden nicht, weil sie Männer sind, sondern aufgrund ihrer Sozialisation. Und die Sozialisation junger afghanischer Männer unterscheidet sich nun mal ganz grundlegend von der einheimischer. Jedenfalls in den allermeisten Fällen. So, ja, und wie gesagt, dann werden mehrere Beispiele genannt in dem Artikel, der auch relativ lang ist. Ja, es ist ja doch schon eine islamische Sozialisation, wenn die Ehre des Mannes durch die Sexualität der Frau funktioniert. Genau, und darum geht es dann auch im ganzen Rest des Artikels nur noch über die Scharia und einige Beispiele und die Scharia auch in Deutschland. Und das im Endeffekt wird eine Brücke geschlagen zu den aktuellen Ereignissen in Afghanistan, dass nämlich eine Luftbrücke für Frauen gefordert wird. Ne? Und zwar fordert die Autorin hier, dass halt, um Ehrenmorde in Deutschland zu vermeiden und auch quasi die Etablierung von Femiziden als eigenes deutsches Ehrenmordmerkmal quasi, damit das gar nicht erst entsteht, sollen doch am besten nicht mehr so viele Männer importiert werden, also Männer, Flüchtlinge quasi nach Deutschland reingelassen werden. Import steht ja auch in dem Artikel drin, das habe ich jetzt nicht, ne? Ich überfliege das ja im Hintergrund noch. Und hier, starker Männerüberschuss wirkt sich nicht positiv auf eine Gesellschaft aus, insbesondere nicht für Frauen. Gerade junge Männer, häufig ohne jede Perspektive, sind generell ein großes gesellschaftliches Problem, das sich auch in Kriminalität niederschlägt und in Gewalt gegen Frauen. Wir können es ja mal mit den Schwestern versuchen, den Frauen beispielsweise, die in den vergangenen Jahren aktiv für Frauenrechte in Afghanistan gestritten haben, sowie die Mädchen und Frauen, die sie betreut und beschützt haben. Für sie alle sollte unverzüglich eine Luftbrücke eingerichtet werden. Diese Verantwortung erwächst nicht nur aus dem Asylrecht, sondern auch aus 20 Jahren letztlich sinnlosem Krieg in Afghanistan, so zumindest die damalige offizielle Begründung, einst begonnen wurde, die Rechte von Frauen zu erstreiten. Das ist zwar ganz nett von der Logik her, aber es funktioniert ja nicht, weil die Frauen sind ja da im Prinzip nicht die, die gefährdet sind, irgendwie unter Zwang in den Krieg ziehen zu müssen oder sowas. Ne? Sondern deswegen hauen die Leute doch da ab. Oder dann, das ist doch die Begründung häufig, dass sie eben, also ich mindestens mal in den Krieg hätten ziehen müssen oder vielleicht auch hätte er gezwungen werden, das zu machen oder so. Sonst hätten ja, können ja die Frauen vielleicht gehen oder so. Aber eigentlich wollen die ja auch gar nicht unbedingt gehen, so wie ich das hier verstanden habe. So. Tja, ja, aber ihr habt die Begründung verstanden, ja. Es sollen weniger Männer und mehr Frauen quasi als Flüchtlinge hier Status bekommen, damit sich quasi diese rituellen Ehrenmorde nicht in Deutschland quasi einbürgern als Femizid. Oder anders gesagt, sie wollen afghanische Frauen für afghanische Terroren holen. Ne? Hart an der Grenze zu ihrer eigenen Ideologie, würde ich mal sagen. Allerdings. Ja, also ich deswegen dieser Begriff des Femizids ist doch wirklich lächerlich. Ja, ich bin da ganz bei dir, Chris. Ja. Jedes Mal, wenn ich das sehe, stehen mir die Haare zu Berge und ich denke mir, meine Güte. Und hier wird halt mal wirklich das krasseste Beispiel wenigstens auch genannt. So, ja, warum wird halt hier von Femizid gesprochen? Das Beispiel von dem Würzburger Anschlag, wo ja hinterher auch gesagt wurde, ja, der hat sich hauptsächlich auf Frauen konzentriert. Warum auch immer das gesagt wurde. Aber, das wird hier in unsere Gesellschaft projiziert, wo es im Ausland ganz andere, krassere Beispiele gibt von echtem Patriarchat und sowas. Mhm. Und aus der Perspektive war der Artikel ganz gut, weil er diese Beispiele mal aufgegriffen hat. Aber einfach wirklich verwirrend und Das ist ein etwas versöhnliches Ende oder Versuch danach, aber es hat ja keinen Sinn. Das ist ja irgendwie Quatsch, sozusagen. Ja. Ich meine, der Appell, dass halt Frauen von Afghanistan, die gefördert wurden, die in Hilfsorganisationen beispielsweise gearbeitet haben oder die mit den Armeetruppen vor Ort zusammengearbeitet haben, so, ne? Klar, dass denen geholfen wird, ist ja generell zu begrüßen. Man darf nicht vergessen, dass eine Strategie der Taliban ist ja gezielt gegen Frauen, die in einer etwas liberaleren Art und Weise leben, vorzugehen, dass beispielsweise halt die Schulen mit den Schülerinnen drinnen in die Luft gejagt werden. So, ne, weil Frauen haben nicht zur Schule zu gehen. Und so werden Teile der Bevölkerung von den Taliban halt in Afghanistan vernichtet. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist krasser Frauenhass, aber es ist halt kulturell bezogen. Ist natürlich auch ein Grund zu flüchten, das will ich natürlich nicht kleinreden, klar. Ja. Ne, wie gesagt, sonst war es immer eine andere. Also kenne ich es jedenfalls hauptsächlich. Das ist der Grund dafür, dass so viele Männer kommen eben. Ne? Nun, und die letzten Wochen haben ja gezeigt, Afghanistan, die Taliban haben Afghanistan mehr oder weniger jetzt eingenommen. Sie stehen jetzt vor den, also sie haben fast, also zwei oder drei Regionen sind jetzt noch in Regierungskontrolle. Die Hauptstadt ist noch unter Regierungskontrolle. Aber die Regierung hat jetzt im Endeffekt schon angekündigt, am Montag finden Gespräche in Doha statt mit Repräsentanten der bisherigen afghanischen Regierung und Taliban-Vertretern, um mit den Taliban eine Einigung zu erzielen, wie ein friedlicher Machtwechsel der Regierung in Afghanistan stattfinden kann. Also die haben im Endeffekt gewonnen. Genau, die Taliban so friedlich war doch gar nicht nötig. Ja, die Taliban sind grausam in den Taktiken, wie ich es ja gerade schon beschrieben habe, aber sie sind militärisch relativ geschickt vorgegangen. Und eine Sache war halt, dass sie im Endeffekt gesagt haben, wir machen vor den Toren der Hauptstadt Halt, weil da die Befestigungsanlagen doch noch eine etwas andere Art sind. Dann Straßenkampf in der Hauptstadt auch eine Sache ist, die sie nicht unbedingt haben wollen. Man darf nicht vergessen, dass zwar sehr heftige Gefechte stattgefunden haben, aber die meisten Städte dann mehr oder weniger rasch gefallen sind an die Taliban. Ja, ja, sie haben sich offensichtlich nicht aufreiben lassen in der Zeit, wo sie wollen sich nicht aufreiben lassen. Nee, haben sich vorher schon nicht aufreiben lassen, haben ganz gut irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie ein bisschen Geld gesammelt und Waffen gekauft und so weiter, dass sie jetzt auch entsprechend stark und schnell zurückschlagen konnten. Ja, aber die meisten Gefechte, die bis jetzt geführt wurden, sind halt im offenen Freien geführt worden und nicht so in den Städten. Die Städte sind halt meistens relativ schnell an die Taliban gefallen, weil halt die afghanischen Soldaten entweder geflüchtet sind oder halt ganz schnell besiegt wurden, dass es gar nicht zu irgendwelchen Straßenkämpfen kam. Und das wollten die Taliban halt auch nicht in Kabul jetzt haben. Und deswegen haben sie gesagt, komm, wir machen Stopp. Wir gehen jetzt nicht weiter und machen erstmal den diplomatischen Weg. Und wie gesagt, sie haben im Endeffekt gewonnen. Die Regierung hat gesagt, wir streben einen friedlichen Machtwechsel zugunsten der Taliban an. Der Präsident Ashraf Ghani ist eh schon geflohen. Ja. Wer hätte es gedacht? Und die ist dann schon gewunken, so hallo, da seid ihr ja. Ja, also morgen wird sich in Doha getroffen, auf neutralem Boden, in Anführungszeichen, und der friedliche Machtwechsel in Afghanistan, nach 20 Jahren sind die Taliban die uneingeschränkten Herrscher in Afghanistan. Herzlichen Glückwunsch zur Unabhängigkeit. 20 Jahre nach unserem Eingreifen, ne? Mhm. 20-jähriges Überleben haben wir gerade gehabt. Genau, vorher waren schon 10 Jahre die Russen da, oder was, ne? Hat sich dann richtig gelohnt. Ja, genau. Das war richtig. Es wurde vorhin im Chat auch gesagt, es soll noch mal eine Pressekonferenz geben. Ja, es geht ja jetzt im Endeffekt darum, am Montag sind die Verhandlungen. Das heißt, bis Montag hat man noch Zeit, alle Leute auszufliegen. Und danach ist man an irgendwelche Konditionen gebunden, was die Taliban eingeben. Aktuelle Nachrichten sagen, der Flughafen in Kabul wird beschossen. Ja, gut. Also, was will der Mars jetzt da noch sich wichtig machen? Aber was ich noch anmerken wollte, was jetzt gar nicht gefallen ist, ist, dass ganze Einheiten der afghanischen Armee ohne Kampf zu den Taliban übergelaufen sind. Und ja, oder geflohen, genau. Deswegen meinte ich, krassen Gefechte in Städten. Deswegen wollen sie es unbedingt in Kabul haben. Die haben vor allem halt auch Gerät hinterlassen. Also die Taliban sind jetzt super ausgerüstet. Die verfügen über Drohnen. Ja, das meinte ich doch. Haben sich wirklich gestärkt in der Zeit, ne? Wo sie nicht auf Kämpfe eingelassen sind. Sorry. Jetzt gerade, Maron. Die haben die ganzen Depots eingenommen, wo die Amis für die afghanische Armee ihren Kram haben stehen lassen. Oh, alles. Gott. Waffen, Fahrzeuge, Drohnen, wie gesagt. Ja, worst possible, also, ne? Super. Ich verstehe nicht, wie man als Supermacht Amerika so dumm und so blauäugig sein kann, diese Sachen dazulassen. Und warum hat sowas keinen Fernwartungsschalter? Die müssen sich ja irgendwie wehren können, die Leute. Ja, ne? das ist der Punkt, weißt du, das irgendwie unbenutzbar zu machen. Aber das ist ja generell das Paradoxe, dass die Transportkosten von Militärgerät aus dem Ausland dann zurück ins Heimatland meistens teurer sind als die Neuanschaffung des Geräts. Darum wird es meistens einfach zurückgelassen. Dann schneidet es in geschenkt. Stücke im Zweifelsfall. Also, ja, ich denke mal, wir sind davon ausgegangen, dass dieses Land sich da jetzt selber darum kümmert, dass die Taliban da nicht mehr kommen. Und das ist super gelaufen. Ja. Ja, ich meine, das haben wir ja die letzten 10 Jahre gemacht, die Armee ausgebildet. Ja, genau. Ja, hat ja auch super geklappt. Ja, Deutschland hat 2 Wochen gedauert und Taliban hat das ganze Land erobert. 9. Juli 2021, Heiko Maas bei der Befragung der Bundesregierung über die Situation in Afghanistan. Oh Gott. Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Alter Schwede. Realismus. Alter. Ja, genau. Und hier haben wir noch den... Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it? Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling... None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. Six, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not genau diese Bilder könnten wir jetzt sehen. Heute ja. Totale Realitätsverweigerung, ne? The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Highly unlikely. Tja. Tja, das sind die Leute, die unsere Politik lenken. Mhm. Die nicht mal eine Milchmädchenrechnung richtig beantworten. Ey. Unglaublich. Ja, und dann kommen unsere Aktivisten noch in die Mischung und dann geht's völlig rund. Siebelschick. Feministische Außenpolitik wäre zum Beispiel, Afghanistan zu evakuieren, Menschen hierher bringen, Menschen hier Sicherheit gewähren, sofort, sofort. Ja, was denkt ihr? Afghanistan evakuieren? Menschen ja, da kannst du die halbe Welt evakuieren, da musst du aber auch einen Platz auf dem Mond finden. Aber das sind nur 38 Millionen Leute in Afghanistan, Mama, und jetzt stell dich doch bitte nicht so an. Die können doch ja Hartz IV bekommen. Erstmal. Und dann werden sie Ja, und was machen wir, wenn dann nur noch Taliban da sind? Nehmen wir die Taliban dann auch mit? Ja, klar. Die kommen dann nach Berlin und das ist schon befestigt. Was ist denn, wenn eine Frau, wenn eine von den Frauen Taliban wäre? Wenn jetzt Aaron so eine Frau mal Taliban wäre, was wäre denn dann? Taliban. Das dürfen die nicht. Die sind Taliban, Doppelpunkt innen. Der Druko, nur Single-Frauen, während Frauen islamistischen Terroristen ausgeliefert werden. Götz Wittmann singt darüber, warum sollten Bankangestellte nicht drüber twittern dürfen? Ich hasse alles. Ja. Einfach herbringen, einfach immer herbringen. Irgendwo Unrecht herbringen, los. Alle ausfliegen, bis die alle hier sind. Ich will das. Und wenn was ist, dann beschütze ich die. Ich beschütze sie. Niemand mehr Unrecht geschieht. Ja, genau. Oh nein, es wird ja immer schlimmer. Hat der sich auch dazu geäußert? Oh. Ja, lies ruhig vor. Es ist irreführend zu fordern, Afghanistan jetzt zu helfen. Die deutsche Bundesregierung trägt neben anderen Staaten maßgeblich Verantwortung für den Krieg dort. Es ist also eine Frage der Verantwortung, Geflüchtete aufzunehmen und die Menschen in Afghanistan zu schützen. Die aktuelle Gewalt gegen ZivilistInnen und bedrohliche Lage für Frauen und LGBTQ in Afghanistan. Glaubst du, das war vorher besser, die Lage für LGBTQ in Afghanistan? Ja, Afghanistan hat einfach einen Schritt zurückgemacht. Glaubst du, die war da besser? Ja. Wenn die Taliban nicht wären, wären die Leute da wahrscheinlich total aufgeschlossen. Jede Woche Arsch-Dschihad auf dem Marktplatz. Daran sind mit ihren Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte auch Regierungen aus Deutschland, Russland oder den USA mit ihren Interventionen schuld. Die sind schuld daran, an der Lage. Die haben eigentlich versucht, genau das zu verhindern. Also der Abzug, wenn du jetzt geschrieben hättest, der Abzug ist daran schuld, dann hätte ich dir recht gegeben. Was für ein Abzug? Naja, der Abzug der Truppen aus Afghanistan, weil vorher hatte man die Taliban in so einer Art Patt gehalten. Aber ohne, dass das ohne diese Geschichte funktioniert hätte, ist doch völlig illusorisch. Haben die Leute nicht geguckt, wie dieser Konflikt entstanden ist und wer da mal an der Macht war in Afghanistan, bis eben jene Leute da irgendwie eingewandert sind. Außer Russland. Vielleicht Russland ist ja eher eine Sache, die da vorgelaufen ist. Da würde ich auch nicht Russland schreiben, sondern die Sowjetunion. Aber gut. Mohammed ist halt in seiner... Mohammed lebt in der Mohammed-Welt. So wie Prince in Prince World. Och. Da habe ich mich auch nur... Ich habe nur och gesagt und habe mich abgewendet von dem Tweet. Ja, Thilo Jung hat sich auch eingelassen und er schreibt, woher kommt die ständige Verwendung von radikal-islamisch als Vorsilbe bei der Berichterstattung über die Taliban-Frage? Woher kommt die? Ich kann es mir nicht erklären. Woher kommt die? Radikal-kategorisch gibt es ja, glaube ich, gar nicht, oder? Ist das, doch, gibt es auch, ne? Ja, er fragt sich ja was. Er fragt sich nämlich, wieso nutzt man nicht, in Anführungsstrichen, ist nicht so doof, die Frage, religiös, ultra-orthodox oder fundamentalistisch? Warum muss scheinbar betont werden, dass es um Muslime geht? Weil es um Muslime geht, Thilo, ganz was Neues. Wenn man nicht Muslim ist, dann wird man nicht radikal-islamisch. Das ist ja, es wird nicht hervorgehoben, es wird aber benannt. Ne? Also es wird nur nicht irgendwie neutralisiert durch so einen Begriff, den er da genannt hat. Und er behauptet so Dinge wie bei anderen Ländern, in anderen Konflikten wird ja auch nicht von radikal-christlichen, radikal-buddhistischen oder radikal-jüdischen Terrorgruppen gesprochen. Ja. Halte ich für falsch, also... Doch wird es. Auch teilweise, ja. Doch, ja, fundamentaler christlich, ja, oder so, natürlich. Ja, auch. Radikal-buddhistisch kenne ich auch schon von diesem... Ja, fundamental, sagt er, wäre ja noch in Ordnung. Wenn wir nach Sri Lanka schauen, da gibt es jede Menge radikale Buddhisten, die auch Gewalt anwenden. Ich weiß nicht, wo in welcher Welt Thilo Jung lebt. Es ist wahrscheinlich die schöne, bunte Medienwelt. Ja. Also es kommt auf jeden Fall so rüber, als ob er sich wirklich an dem Begriff muslimisch stört. Ja, und wie gesagt, fundamental christlich kann man sein, dann kann man auch fundamental muslimisch sagen. Aber er meint ja, das Muslimische ist das Problem. Ja. Außerdem sagt er nicht radikal muslimisch, er sagt radikal islamisch. Und das ist jedem klar, was das bedeutet. Das sind die Leute mit den Turbanen, also mit den Tüchern auf dem Kopf, die glauben, Frauen gehören in der Kirche angekettet. Und Taliban, ISIS, Gläubige hatten Hände zu weichen. Das ist doch ganz einfach. Jihad. Schlagwörter. ja, in Amerika, in New York, geht mal wieder die Cancel Culture um sich, könnte man sagen. Aber der neue Bürgermeisterkandidat hat einen Vorschlag dagegen gemacht, der vielleicht da die Mehrheit findet. Und zwar, ja, will man hier vor allen Dingen Straßennamen ändern, die eben auf Sklavenhalter und Sklavenhändler zurückgehen, von denen es wohl in der Metropole einige gegeben hat und die haben häufig dann die Straßennamen bekommen als Entschädigung dafür, dass sie da die Häuser und die Besitztümer da beschlagnahmt haben, soweit ich das weiß, oder abgekauft. Wie auch immer, der Vorschlag eben, der dagegen ist, dass man das alles umbenennt und so weiter, kommt von dem vermutlich neuen Bürgermeister demnächst und der sagt eben, dass man einfach stattdessen vielleicht ein paar erklärende Geschichten dran hängen könnte, also ein paar Schilder, die in Stichworten oder in einzelnen kurzen Sätzen mal erklären, um wen es sich da gehandelt hat, warum der da mit seinem Namen verewigt ist. Und ja, muss man es ja nicht gleich wegmachen oder so. Nee. Und sich 1000 neue Leute suchen und Namen. Es ist sogar so, dass die Aktivistin, die klebt da so Aufkleber in New York mit den Erklärungen an die Straßenschilder, dass die Aktivistin selber sagt, sie will nicht, dass die Namen geändert werden, sondern sie will, dass auf den Kontext aufmerksam gemacht wird. Und das finde ich eine Sache, auf die man sich durchaus einigen kann. Dass man halt auch erwähnt, wer derjenige war. Das ist dann eben nicht gecancelt. Ne? Das aber wenn dann bei halt Thomas Jefferson, um den es in dem Artikel auch geht, einfach drunter steht, Sklavenhändler, Sklavenhalter, dann finde ich das auch nicht richtig. Das wäre natürlich zu wenig, das stimmt natürlich. Also das ist halt auch immer so ein bisschen, es gibt ja noch, also Menschen sind nicht eindimensional. Die sind nicht nur Sklavenhalter oder nur Politiker oder nur, also... Genau. Da muss dann schon eine gewisse Ausgewogenheit, aber klar kann man das auch benennen. Da kann man vielleicht auch überlegen, wenn da welche dabei sind, die wirklich sonst nichts geleistet haben, außer dass da eben ein bisschen, dass sie da Sklaven hatten und irgendwie ein bisschen Land abgegeben haben. Also ich würde das erstmal generell auch in Zweifel ziehen, was die hier alles behaupten. Im Prinzip ist eine gute Idee, so erstmal. Also wenn ich das schon lese hier in diesem Artikel, dass sie da irgendwas sagen, von wegen, die haben bei Instagram irgendwas gelesen und wussten dann irgendwie Bescheid oder so. Also ich würde das auch mal erst in Zweifel ziehen, ob das überhaupt jeweils immer auch korrekt ist. Also sollte sich vielleicht nochmal jemand nicht nur von irgendwelchen Aktivisten und Instagrammern damit beschäftigen, mit der Geschichte von diesen Leuten. Weil, also, nur weil die das hier behaupten, dass das alles irgendwelche Sklavenleute gewesen sind, würde ich das nicht als Tatsache ansehen. Also absolut ja, nicht. Ja, natürlich nicht müsste eine Kommission, die solche Bilder verfasst, ja, irgendwie mit einem Historiker besetzt sein. Oder einer Historikerin. Um ganz, oder divers. Ja, die Bundeswehr hat sich hier mit der Frau Touré, die ja die stellvertretende Vorsitzende des Landtags von Schleswig-Holstein ist, von den Grünen, unterhalten über Rassismus, den es ja angeblich in der Bundeswehr da auf jeden Fall auch gibt. Und da muss man ja natürlich jetzt sich mit der Frau Touré unterhalten, damit die den Rassismus wegmacht, scheinbar. Ja, die Frau Touré ist ja auch bekannt dafür, dass sie mal im Landtag von Schleswig-Holstein behauptet hat, George Floyd wäre erschossen worden. Dort auch solche Dinge, Stichwort Fake News. Und ja, und was halt hier ganz besonders bemerkenswert war, ist eigentlich die Sachen, die dann in den Kommentaren da abgingen. Hat hier zum Beispiel die Judith und andere Leute auch, haben hier so Sachen aufgesammelt, dass sie da Leuten hier die Rassismusdefinition von der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie hingeklickt haben, die dann scheinbar auf Prejudice plus Power irgendwie hinausläuft. Also so nach dem Motto, ja, hier die Mehrheitsgesellschaft. Es ist gar nicht möglich, gegen die Mehrheitsgesellschaft Rassismus auszuüben, schreibt die Bundeswehr. Wenn du da mehr Informationen haben möchtest, hier ist der Link von der Bundeszentrale für politische Bildung, Politik, genau. Extremismus, Rassismus. Ah, Kreisverlinkung, wie heißt das nochmal? Wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann wird das ja klar, dass es gegen Weiße nicht geht und so weiter und so fort. Unsagbar. Bundeswehr. Bundeswehr, ja. Bundeswehr, nicht Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, aber ja, auf die ja, beziehen ja, sie sich natürlich, ja, aber trotzdem. Und worauf sollen sie sich auch beziehen? Ja, und der Bundeswehr wird ja sonst immer das Gegenteil vorgehalten. Wir werden nämlich zu rechts und so weiter. Ne? Das wird ihnen natürlich trotzdem vorgehalten. Und deswegen, weil ihnen das vorgehalten wird, muss es ja auch einen Kulturwandel geben. Und deswegen, das Resultat davon sehen wir jetzt hier. Ja. Win-win. Ja, was mich hier noch halbwegs gefreut hat, ist, dass einer von den Kommentaren, die hier in der Dingsbums hier waren, ist hier von Martin Hagen. Und der schreibt, es ist nicht möglich, gegen die Mehrheitsgesellschaft Rassismus auszuüben, Fragezeichen. Da muss die Geschichte Südafrikas umgeschrieben werden. Und Martin Hagen ist, soweit ich weiß, der Vorsitzende von der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Oh, das hat aber auch wehgetan, glaube ich. Da musste jemand die Brandsalbe hinterher drauf tun. Wenn man jemanden so einfach irgendwie rumdrehen und auf den Rücken legen kann, ist das schon peinlich. Ja, und andere Leute haben Angst nicht vor Rassismus, sondern vor dem nächsten South Park-Videospiel. Um mal wieder so ein bisschen maßkleine Gaming-Ecke. South Park has always taken pride in punching down on people, a reputation that justifies much of its risque humor by saying that nobody is off limits. Also es geht mit dem üblichen Geweine schon los, dass man South Park halt übel nimmt, dass sie jedem eine reinwürgen und nicht nur nach oben treten, sondern auch mal nach unten treten. It doesn't matter if you're black, white, Asian, gay, straight, cis, transgender or anything else. They'll make a joke out of you and claim that's just what the show does. Ja, deswegen gucken die Leute South Park, weil der Humor eben nicht an bestimmten Grenzen aufhört. Und ich habe eine tolle Idee für dich. Du guckst einfach kein South Park. Problem gelöst eigentlich. Aber gut. Wir wissen ja, dass diese Leute nicht nur nicht selber diese Sachen sehen wollen, sondern gerne möchten, dass sie für alle verschwimmen. But that balanced approach doesn't work if many of the groups you shit on don't have the same rights as others. Welche Rechte meinst du jetzt genau? Also ist in Amerika, wenn ich das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten die auch eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das war da eigentlich auch relativ, jeder konnte machen, was er wollte und studieren, was er wollte. Gender Studies, Physik. Once you cross that line, you're feeding impressionable viewers the belief that hating on these people is okay. Ihr müsst euch den Zuhörer also wie so eine blanke, wie heißt es auf Deutsch? Wie ein unbeschriebenes Blatt. Genau, wie ein unbeschriebenes Blatt vorstellen, auf dem dann einfach nur draufgeschrieben wird, Schwule, böse, Transgender, doof, was weiß ich. Und klar, ich meine, wenn man das guckt und nimmt Eric Cartman ernst und denkt sich, Eric Cartman sieht aus wie jemand, der vernünftig ist, der für mich im Leben als Vorbild dienen könnte, dann ist die Sache gefährlich, aber dann ist nicht South Park das Problem, lieber Jade King, sondern du bist das Problem. Und dann wird gesagt, ja, und dann sind sie gegen Transgender-Athleten losgegangen jetzt in der letzten Season und damit dämonisieren sie halt Transgender in der Gesellschaft noch weiter. Und die humorvolle Auseinandersetzung mit dem Phänomen hat, glaube ich, selten zur Dämonisierung in dem Sinne beigetragen, weil hier wird ja nicht bösartig wie in einem Stürmer-Cartoon irgendwie gesagt, oh, der ist eindimensional böse, sondern es wird gezeigt, wie manche Leute, zum Beispiel gerade bei diesen Transgender-Athletes, das System als Spiel benutzen und daraus halt aus den neuen Regeln ihre maximalen Vorteile zu ziehen suchen. South Park was bold and brash 20 years ago, but now its take on constantly satirizing the political climate and biggest stories of the moment simply doesn't work. It sits along Family Guy as a show that's completely behind the times. South Park muss erwachsen werden. South Park muss nicht, also South Park Zuschauer müssen nicht eure Zuschauer sein, sie sind vorbei. Ein Guide to Ending South Park und so weiter und so fort. Dann geht es um die Videospiele, um die, teilweise auch sogar um den Dreck vom N64 damals, diesen Shooter, wobei der hier meint, es ginge in dem Shooter um Chicken. Dabei weiß jeder South Park Zuschauer, dass es da um Truthähne geht. Und nicht um Hühner. In its purest form, South Park is forgettable. A show built around poking fun at the modern world and political issues is always doomed to become irrelevant or age terribly as the world moves on. Ja, das ist ja im Auge des Betrachters. Also ich habe viel Spaß, auch wenn ich mir ältere Folgen anschaue. You could call me overly woke or sensitive, but if a series can't be funny without poking fun at other people, especially minorities, then you have to step back and consider whether or not it should exist in the first place. I'm not sure it should. Wer glaubst du, dass du, also, was willst du damit machen? Möchtest du es verbrennen? Vielleicht auf dem Marktplatz abends mit bisschen Effekt, wo die Leute drumherum stehen? Und Videotapes und DVDs ins Feuer schmeißen, vielleicht was mit einem Fackelzug. Gönnt den Erfolg nicht, ne? South Park isn't going anywhere and it's unclear if this new game will follow the RPG mold that allowed it to shine throughout the previous generation. Just let someone make another Rick and Morty game instead. Ist der letzte Satz des Artikels. Ja. Weißt du, dann, warum hast du nicht einen Artikel über das Rick and Morty-Spiel deiner Träume gemacht, wenn du es auch nicht magst, sondern hast meine Zeit verschwendet, indem du mir Sachen erzählt hast, die ich schon wusste und sie dann versucht hast, in eine düstere, böse Ecke zu rücken. Was für eine Scheißpropaganda ist das, die ich da lese? Jade King. Ist mal wieder Zeitkongress. Ja, ist mir so begegnet, das Ding. Und dann habe ich mir gedacht, doch, klick doch mal so durch. Digitales Festival, ob du vielleicht ein paar Sprecher kennst oder so. Und dann dachte ich mir, guck doch mal da durch. So. Und den einen oder anderen kam mir doch gerade bekannt vor. Luisa Neubauer, glaube ich, war nicht unbekannt. Aber da waren auch noch ein paar andere Nasen bei. Eva Schulz von Funk zum Beispiel. Die spricht da auch. Die Frau rechts hat eine gefährliche Frisur. Die Frau Lang, genau. Den Grünen. Oh, es sind schon zwei Grüne. Geht ja rund hier. Ist das eine Parteiveranstaltung? Von der bye, Zeit. Bye, also Blast praktisch ja, ne, von der Zeit. Ah, okay. Ja, gut, ja. 2x21.zeit.de war ich, glaube ich. 2x21. Ja, da gibt es jedes Jahr diese hip. Geschichte. Mach mal alle Anzeigen. Komm, damit keiner eine Null sein muss. Kriegen. Nullen sind negativ. Nee, das geht auch nicht, wahrscheinlich noch nicht mehr Archive. Ja, ja, okay. Schade. Oh, Moment, ich mach's so auf. Achso, Archivlink, ne? Scheiße. Gott, wenn ich die Sojakörper auf dem Foto schon sehe. Sei einfach dabei und lass dich inspirieren. Oh, shit, wir sind zu alt. Schon Lust, mal reinzuhören. Ja, ja. Zu alt. Kann man das nicht online noch verfolgen oder so? Weiß ich nicht genau. Bestimmt. Seda Kurt hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo. Cozy Leonard, schöner Vorname wenigstens. Kann es sein, dass hier ganz schön viele Frauen unterwegs sind? Mhm. Zeit. Ja, im Journalismus ja sowieso, ne? Geschichtenerzählerin. Ah, oh, okay. Trainerin und Coach. Seemannsgarnspinnerin. Seemannsgarnspinnerin ist ja Quatsch. Seemannsgarnspinnerin. Seepersonen, Garnspinnende. Und ja, da ist mal, haben sie dann noch mal schnell Leute mit die Job untergebracht. Genau. Ja, ist ja für progressiv und so. Ne? Aber ganz schön weit unten, ne? Ja, aber Hijab ist da nicht progressiv. Ich verstehe das nicht, Chris. Das für, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, progressiv würde es oben stehen. Kriege ich einen cannot divide by zero error. Ich weiß nicht. Das was Rassismus zu bedeuten hat. Das liegt an meinem rassistischen Betriebssystem, nehme ich an. Division by zero error. Klatsch. Oh, geklatscht wird auch nicht geschnipst. Jetzt Vorträge, ist... Skill-Sessions. Nee, das sieht nach Klatschen aus. Hier. Obwohl da hinten genau. Könnte auch jemand snippen. Ich weiß es nicht. Ja, da wird dann die Meinung abgestimmt, damit man auch nicht sich gegenseitig misstraut, wenn man wieder im Kreis berichtet. Ja, das hier ist eine Initiative zur Auflösung des Bayerischen Landtags. Ach ja, das hätte ich auch eingereicht. Es geht mehr darum, dass man den Söder loswerden will, offensichtlich. Und man braucht wohl tatsächlich nur 1 Million Stimmen sozusagen, damit man diese Abwahl irgendwie starten kann oder so. Da muss man, glaube ich, nochmal wählen, was ich jetzt nicht genau, habe ich auch nicht geguckt, aber das Begehren startet wohl am 1. Oktober und die rechnen sich aus, dass sie den Söder mit ein bisschen Glück vor 2023 wieder loswerden. Finde ich irgendwie ziemlich witzig. Ja, okay, und, also ich habe mir halt eben diese Seite hier selber angeguckt von denen und das, was sie hier schreiben, ist im Endeffekt... Lol, wir müssen den Landtag auflösen, um den Leuten zu zeigen, dass wir hier die Leute sind, die es entscheiden und das wird sie lehren, so nach dem Motto. Also, ja, das ist das, was ich hier lese. Ja, ist mehr eine Lol-Veranstaltung, meinst du, keine, man will den Söder unbedingt wettern. Nee, das habe ich jetzt so auf der Seite hier eigentlich nicht verstanden. Ja, das aber da fängt man schon sicher trotzdem viel mit ein. So. Damit irgendwie meinen, dass sie den Leuten dann nochmal zeigen sollen, dass, ja... dass sie die Leute sind, die es entscheiden. Und sie regen sich hier endlos auf über Fraktionszwang und Parteien und so weiter und so fort. Das machen sie ja auch. Okay. Ja. Und machen die irgendwie Werbung für eine neue Plattform, wir Volksentscheider. Naja, wenn sich auf Dauer rausstellen sollte, dass alle Landesparlamente nach 2 Jahren abgewählt werden von der Bevölkerung, das wäre natürlich auch krass. Aber ja, da schauen wir dann mal, wie sich das entwickelt. Ja, finde ich aber eigentlich ganz interessant, die Idee, den mal einen Schuss vor den Bug zu setzen und zu sagen, hier. Also zumindest, Leute. Dass man mal, das, ich meine, das Abwahlverfahren ist ja, glaube ich, nochmal ein spezieller Wahlprozess. Es geht ja jetzt nur darum, genug Stimmen zu sammeln. Aber überhaupt mal so ein Abwahlverfahren anzustarten, sozusagen, selbst wenn es dann scheitert, ist schon auch ein Schuss vor den Bug und irgendwie auch ein interessantes Unterfangen. Ja, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Dafür bin ich nicht genug in der bayerischen Landesverfassung drin. Ja, genau, es kann durchaus sein, dass es früher in Athen hatte man die Möglichkeit, Politiker einmal im Jahr sogar zu verbannen. Das fände ich eine interessante Alternative. Jo. Dass man so ein Scherbengericht macht. Das gilt aber nicht für eine Königin und schon gar nicht in Schottland. Die Königin kriegt ja immer die Gesetze, bevor sie unterschrieben oder bevor sie dann durchgepeitscht werden, durchgesetzt werden, nochmal vorgelegt und kann Änderungswünsche anmelden. Und in dem Fall hat sie Änderungswünsche angemeldet, was irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen angeht, die dann auf ihren schottischen, wie heißt es, Gemächern und nee, Ländereien da nicht zum Tragen kommen sollen. Und das bringt natürlich Politiker auf die Palme, das ist ja richtig. Also, ja, mal gucken, wie das endet, aber sie hat sich das mal ausbedungen, dass sie das bei ihr nicht gilt. Ja, und das stand der Dinge, ne? Was hat sie denn da? Kohlekraftwerke oder was? Ich meine. Ja, nee, ich glaube, es gibt für Großgrundbesitzer gibt es einfach spezielle Vorschriften, denke ich mal, was CO2-Ausgleichsflächen und sowas angeht. Dass man auch wirklich nicht noch mehr Flächenversiegelung macht und solche Sachen. Ne? Und davon sind ihre Ländereien ausgenommen. Wir können ganz froh sein, dass wir das abgeschafft haben. Was denn? Mit der Königin? Jojo. Das stimmt. Ja, und die Polen, genau, haben entschieden oder ja ein Gesetz in der Pipeline, mit dem die Rückgabe von nach dem Krieg konfiszierten Eigentum geregelt wird. Das heißt eben, da sind auch viele Sachen bei, vor allen Dingen Immobilien oder sowas, von eben Holocaust-Opfern, die damit aber dann von jeglichen Ansprüchen auch ausgeschlossen sein sollen. Und das ärgert Israelis, jedenfalls Betroffene scheinbar und auch in Amerika einige Leute, die sich darüber ärgern und aufregen. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen ein komisches Gesetz in Polen. Ja, soweit ich es verstanden habe, geht es um Enteignung. Sie wollen auch nicht die Schuld von Deutschland übernehmen oder irgendwie sowas. Also die Argumentation auch ein bisschen fragwürdig. Ja, es ist ja noch komischer. Also es geht ja um Enteignungen während des Kommunismus in Polen. Also eigentlich danach. Okay. Und also ja, also irgendwelche Sachen haben die Leute irgendwie verloren und dann gab es Kommunismus und da wurde sowieso alles enteignet und im Nachgang wollten die Nachkommen von denen oder die Leute selber, wenn sie da irgendwie fliehen mussten, das dann irgendwie jetzt wieder haben oder so. Und die Polen sagen irgendwie, das würde jetzt Rechtssicherheit schaffen, es gibt halt eine Verjährungspflicht irgendwie jetzt neu. Das ist ein bisschen wie mit den Immobilien von Ostdeutschland, ne? Und da war da irgendwie noch so eine ganz, genau, Privatisierungsmafia. Gegen die Privatisierungsmafia würden die das jetzt irgendwie, die da ihr Unwesen getrieben hätte. Also das ist natürlich ein bisschen komisch. Da wäre hier natürlich mal interessant, was sich dahinter verbirgt. Aber da es natürlich von Tagesschau ist, droppen sie das nur so. Das soll dann die Leute jetzt wahrscheinlich irgendwie, oh, hier sagt jemand was. Privatisierungsmafia, das ist ja bestimmt, das ist ja bestimmt total nur hier irgendwie, keine Ahnung, Populismus oder so. Also an der Stelle würde ich mir hier mal wünschen, dass man hier irgendwie mal hinschreibt, wie die das meinen oder wie die darauf kommen und ob das irgendeine Basis hat oder ob das wirklich nur irgendein Spruch ist. Aber es fehlt hier natürlich, weil es ein Tagesschauartikel ist und einfach... Okay. So wird sich nochmal reingucken. Also, naja gut, wenn wir da in unsere eigene Geschichte gucken, wenn man schaut, wie die Treuhand abgewickelt wurde. Genau, das wollte ich auch sagen. Betriebe, dann kann ich mir schon vorstellen, Eigentum ehemaliges und so, dass es da eine Privatisierungsmafia gibt, genauso wie es die bei uns gab. Diese Geschichten mit Transferrubel und all diesen Krempel, wo die Leute sich die Taschen gestopft und die Grundstücke... Wie ist denn das dann gewesen, wenn du jetzt als Wessi ein Eigentum da angemeldet hast, das dann da eben in Osthand gefallen ist und wolltest das dann wieder haben? Was kriegt man dann, eine Entschädigung oder kriegt man das zurück? Oder ich weiß es nicht, hat mit sowas nichts zu tun. Und es sind Leute entschädigt worden, es sind auch Leute Sachen zurückerstattet worden, soweit okay. Ich weiß. Mhm. Mhm. Aber das hat halt auch ein zeitliches Ende oder so, ne? So gesehen. Mhm. Ja, nicht ganz aus der Welt sozusagen, was die Polen da machen, kann man schon einigermaßen nachvollziehen. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau den konkreten Kontext von den Einzelfällen, die da behandelt werden. Es ist ja auch so, dass wenn jetzt... Generell ist es ja nicht unüblich, 30 Jahre... Ja, man könnte mal fragen, wie lange das denn dann noch sein soll oder so, ne? Genau. Also, man muss aber auch sagen, das sind sehr komplizierte Sachen, erstmal die Werte festzustellen, die Werte festzulegen und dann irgendwelche Entschädigungsrahmenverhandlungen zu führen. Okay. Das kann schon mal 20 Jahre dauern. Ja. Ja, also es kann gut sein, dass die Sachen da noch nicht abgeschlossen sind, dass es die ganze Zeit ein rechtliches Hickhack darum gibt, dass die polnische Regierung deswegen sagt, okay, wir müssen den Prozess jetzt irgendwann mal beenden, Vielleicht wird das Ganze ja nicht mal darauf hinauslaufen, dass ja, gut, die vor Leute. Wenn dann irgendwelche Leute sich da ein Geschäft draus gemacht haben, ne? Dass das dann irgendwie vielleicht auch nicht weitergeführt werden soll. Also ja, da ist jetzt immer noch ein bisschen, dass Korruption immer mit im Spiel ist, ist klar. Das Beispiel der Treuhand wurde ja vorhin auch schon genannt. Genau. Ja, kommen wir nach Berlin zum Berliner Immobilienmarkt. Das mietenpolitische Dossier 2021 wurde letzte Woche veröffentlicht und das ist im Endeffekt ein Dossier von 27, glaube ich, Vereinigungen von Berliner Mietvereinen oder irgendwelchen NGOs, die sich halt für Mieterrechte bereit machen. Und da ist mir besonders das Netzwerk Feministisch Enteignen aufgefallen. Wenn du auf die Seite 24 gehst, das ist auch relativ kurz und knapp. Es hat jetzt leider nicht sehr viel Inhalt, aber ich fand es schon sehr lustig, weil das ist im Endeffekt ein Positionspapier, was halt in der Berliner Politik jetzt, ja, im Berliner Parlament halt umgesetzt wird, weil das ja auch im Endeffekt dem entspricht, was da politisch gewollt ist an Regierungshandeln. Ja, das Netzwerk Feministisch Enteignen sagt, Berlin muss feministisch und diskriminierungsarm sein. Ja, und was sonst? Diskriminierung und Formen von Unterdrückung existieren auch im Bereich des Wohnens. Frauensternchen, das sind alle, die sich mit dem Begriff Frauen identifizieren und ihn verwenden, um ihre Lebensrealität zu beschreiben. Zum Beispiel haben einen schlechteren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Jetzt kommen die ganzen Standardargumente, die man kennt, hier Wage Gap und unbezahlte Care-Arbeit, Sorgearbeit, Kindererziehung. Es mangelt in Berlin an einer dichten Versorgung mit Kitaplätzen und Kindergärten, Schulen, Kinderläden und Freizeitorten für Kinder. Es gibt sehr viel, aber bestimmt nicht genug. Es fehlen kurze Wege für Nahversorgung und ärztliche Betreuung, was Menschen, die Care-Arbeit verrichten, zusätzlich belastet. Na, wer ist mal wieder am meisten betroffen? Ne? Die Planungs- und Baubranche sind männlich dominierte Felder. Wer baut und vermietet, mit welchem Blick? Bei Planungsprozessen und der Wohnungsvergabe brauchen wir von Anfang an eine feministische Perspektive, um Bebauungspläne und Quartierentwicklung und Wohnungen mit Berechtigungsschein auf die Bedürfnisse aller auszurichten. Ja, da würde ich super gerne mal wissen, dass das nicht verengt sein soll. Das ist nicht, also, ja. Also ich würde super gerne mal wissen, was die detailliert da fordern, weil das hätte bestimmt auch sehr großes Cringe-Potenzial. Aber man muss sagen, das Ganze ist so allgemein, wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe, so geht es auch im Endeffekt weiter. Ja, hier kommt noch, auch der öffentliche Raum ist für Frauen vor allem nachts weniger sicher als für Männer, zum Beispiel aufgrund unzureichender öffentlicher Verkehrsmittel oder mangelnder Straßenbeleuchtung. Also ich stelle mir da vor allem so Budgetierung drunter vor oder so, dass irgendwie, ja, dass wenn Häuser gebaut werden, sind die alle für Männer und dann muss irgendwie genauso viel Geld nochmal in Sachen für Frauen gesteckt werden oder so. Ja, also generell wird ja nur gesagt, das Patriarchat regiert und Frauen sind von allen Problemen am meisten betroffen. Und ja, deswegen auch leider ein bisschen enttäuschend, weil hier ist leider nicht so viel Fleisch, weil die ganzen Vorschläge sind auch nur, Kieze und Bezirke müssen zukünftig an die Lebensrealität aller Menschen, nicht nur an die männlichen Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt werden. Und das im Endeffekt in verschiedenen Iterationen, ne, was das Budget angeht, Integrationssachen sollen gefördert werden, mehr Diversität bei Planungs- und Entscheidungsprozessen, halt weniger männliche Perspektiven. Aber leider nicht konkret, was die konkret fordern. Aber trotzdem zeigt das einfach, wessen Geisteskind sie sind. Das ist einfach nur ein allgemeines Geschwurbel. Ja, das ist ja versucht. Und dann ich hab mir auch ein paar andere Sachen durchgelesen und die meisten lesen sich relativ ähnlich, muss ich sagen. Ja. Gut, ich meine, kürzere Wege, mehr Kindergartenplätze und sowas, ich meine, das sind an sich Forderungen, die man stellen kann. Wie war das denn im hier wird so, die einzige konkrete Forderung, was das Netzwerk Feministisch Enteignen an Enteignungen fordert, ist jegliche Immobilienunternehmen über 3000 Wohneinheiten soll quasi auf maximal 3000 Wohneinheiten runtergestuft werden und entweder zerschlagen oder enteignet werden. Ja. Ja. Wenn schon enteignen, dann bitte feministisch enteignen. Ne? Ich glaube, hier gehört ein Komma hin nach feministisch. Ich hatte das auch irgendwie so ein bisschen nebigen Gefühl, dass das auch sein könnte, Netzwerk feministisch Doppelpunkt enteignen oder so. Genau, nur Feministen enteignen, oder? Ja, eben. Klar. Nur Feministen enteignen, dann haben die doch auch, was sie wollen. Oder andersrum, feministisches Netzwerk enteignen. Genau, allen NGOs mit einem Feminismuswert über 3000, die staatliche Förderung entziehen. Das fordert das Weltraumaffennetzwerk Feministen enteignen. Feminismuswert 3000 geht, bis wohin geht denn der Löffel? Ja, also die Berliner Politik ist einfach, wenn man sich auch anguckt, ne, die anderen, es gibt hier grundsätzlich schon so ein paar vernünftige Sachen, sowas wie Bündnis, Mieterprotest, Kosmosviertel, Mieterstadt.de, Netzwerk Berliner, Sozialbündnis Alp-Treptow, Stadt von unten. Ja, das sind vernünftige Organisationen, die meisten zumindest. Aber es gibt halt auch sowas wie Bucht für alle, die GenossenschafterInnen, 100% Tempelhofer Feld, das sind lustige Leute, oder halt das Netzwerk Feministisch Enteignen. Und Women in Exile gibt's auch. Und Ist die Riga 34 auch dabei? Ja, die sind, ich weiß nicht mehr, worunter die hier laufen, aber die kommen auch irgendwo drin vor. Aber ja, wie gesagt, es ist halt alles sehr allgemein gehalten. Ich hätte mit mehr Cringe-Potenzial gerechnet. Das ist in verschiedenen Nachrichtenartikeln auch sehr hoch gelobt worden, weil hier zukunftsweisende Lösungen präsentiert werden, die praxisnah und direkt umsetzbar sind in der Politik. Also ich habe meistens nur irgendwelche allgemeinen Plätze gelesen. Hm? Ja, wie gesagt, wenn Sie das konkretisieren, dann wird es ja auch lustig. Ne? Ja, ich warte auf etwas konkretere Forderungen, dann wird es auf jeden Fall lustiger. Netzwerk Feministisch Enteignen hat mir direkt einen Google-Alert. Ja. Also es gibt keine dummen Fragen, hat man mir früher in meiner Schule gesagt. Eigentum weg. Der Unterschied zwischen Enteignen und Feministisch Enteignen ist, dass beim Feministisch Enteignen die Leute hinterher noch erzählt kriegen, dass das gerecht so ist. Nee, das bekommt ja klar, was jeder Enteignung erzählt. Das kriegen die ja heute erzählt, wenn ihr Acker für Bauland eingezogen wird. Enteignung, Feminismus. Tut mir leid, du darfst hier nicht mehr wohnen, weil du wohnst eben in der Kita. Hier muss jetzt eine Frau wohnen. Ja, und Elon Zoschnik. Der Armin Laschet hat sich mit Elon Musk getroffen und alle möglichen Leute haben sogar gefordert, dass er jetzt nicht mehr Kandidat sein soll wegen diesem Gespräch, weil ja der Elon ihn ausgelacht hat, wo ich mir auch gedacht habe, ey, ist vollkommen egal. Okay. Und, ja, das hat einen Witz gemacht auf Englisch bestimmt. Nein, er hat keinen Witz gemacht. Er hat ihm eine Frage gestellt, die vielleicht, wenn man den Elon und das, was er macht, nicht so kennt, aber ist das die Aufgabe von dem Laschet zu wissen, was der Elon macht? Also, was sagt der Elon nicht? Baut einen Tunnel in Las Vegas, in dem Taxi. Hat er doch jetzt ausgegeben. hat er doch jetzt aufgegeben, den Tunnel in Las Vegas. Den haben sie schon wieder verfüllt, glaube ich. Der Las Vegas-Tunnel, der funktioniert, aber die haben aufgegeben, dass die Autos da automatisch fahren, weil die das hinbekommen in dem Tunnel, weil der ist nicht gerade genug. Also fahren jetzt Fahrer die Autos in dem Tunnel. Ja, es ist schon ein bisschen fail. Also der Armin Laschet hatte, ich weiß nicht, spielst du es ab? Ja, ich weiß ab die 17 Sekunden? Ja. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen. What is the future of cars? Hydrogen or definitely electric. Yeah, hydrogen you know, is a waste of time. But es gibt einen Wissenschaftsstreit. Da ist ein wissenschaftlicher Streit. Was ist das Beste? Ja, da ging es halt darum, wie sieht es jetzt aus mit Wasserstoff oder batteriebetriebene Autotechnologie. Ja, so, kann der Elon nur lachen, weil er sagt, ja, natürlich batteriebetrieben, weil das hat sich durchgesetzt und da hat er sein sehr viel Geld halt rein investiert. Das ist die Technologie, auf die er setzt. Ja, dann lasse und das, die meisten Autohersteller, die halt wasserstoffbetriebene Autos geplant hatten, zumindest im PKW-Bereich haben diese Planung aufgegeben. Es gibt noch Sachen im LKW-Bereich, wo das noch angedacht ist. Deswegen ist es schon ziemlich idiotisch, im Automobilsektor darüber zu sprechen. Ich glaube, was der Armin Laschet hier im Hinterkopf hat, ohne dass ich den jetzt irgendwie verteidigen will eigentlich. Aber es gibt ja diese riesige Wasserstoffstrategie Power to X, ja, also dass man überschüssigen Strom quasi in Wasserstoff verwandelt und das Wasserstoff dann wieder in Strom umwandelt, wenn weniger der Wind weht und die Sonne scheint, um so die Klimabilanz quasi aufrechtzuerhalten. Das ist ja die Wasserstoffstrategie der Europäischen Union und der Bundesregierung. Ich glaube, der hat das einfach miteinander verwechselt. Nee, ich glaube, der Laschet hat das einfach so als Frage in den Raum gestellt und dem das so dargestellt hat, jetzt hat er den Musk danach gefragt. Er hat ihn nicht direkt gefragt danach. Er hat gesagt, ja, die Frage zur Zeit, die wir uns stellen, ist, ob wir in welchen Weg wir gehen. Bla bla bla. Und dann hat dann Musk eben gelacht und gesagt, natürlich, die wenn sie mich fragen. Die Frage an dem Punkt wäre zu stellen gewesen, what's the future of transportation? Oder individual transportation. Hm. Also wenn er die Frage gestellt hätte, wie sieht's aus? Hat er Mobility gesagt oder was? Nee, Cars. Achso, Cars, ja, okay. Wenn er genau die gleiche Frage gestellt hätte und gesagt hätte, bei LKWs, also im Commercial Freight, dann wäre die Frage nicht lächerlich gewesen. Aber generell bei Autos, klar, da an PKW und Elon Musk hat ja, alles du, in Batterien den, investiert, da lacht er einfach nur. Ist wenn logisch. Du den Marlboro ja. Cowboy... Sehr idiotisch Cowboy. Vom Laschet auf jeden Fall, die Aktion. Finde ich nicht unbedingt, weil er hat das schon wiedergegeben, wie die Leute das so denken, dass das für die Leute noch nicht entschieden ist. Er hat ihn das nicht direkt gefragt, finde ich. Glaube ich jedenfalls nicht. Er hat das so dargestellt, dass wenn das für die Leute noch nicht entschieden ist. Kann zwar sein, dass das schon weiter gediehen ist, als eben viele denken, aber ich glaube, viele rechnen auch noch mit irgendeinem Wasserstoffauto demnächst oder so. Ja, aber viele länger rechnen damit, weil das lange so gehypt wurde, aber rein, also es gibt keinen großen Automobilhersteller, der oder den Brennstoffzellenbereich oder sowas noch Modelle auf den Markt bringen will. Die haben da lange dran geforscht, aber die gehen auch alle in eine andere Richtung jetzt. Aber wie gesagt, bei LKW sieht es ganz anders aus. Ja, und der Laschet, ja, der wollte sich halt großspurig groß tun, wie er es halt so macht. So, hier komm, ich will jetzt auch mal was Intelligentes sagen und zeig mal, dass ich auch was weiß. Und es ist total grandios nach hinten losgegangen. Ja, der ist halt ja man soll halt nicht von Sachen reden, von denen man keine Ahnung hat. Weißt du, hast du bei der Margarete gelernt, dass der politisch unterentwickelt ist. Und die größte Frage ist doch eigentlich, wenn ich den Marlboro Cowboy nach einer Zigarette frage, was wird er mir dann geben? Und wenn ich einen Investor, der von Hype lebt und von Leuten, die ihm Geld geben für seine Ideen. Wenn ich den frage, was wird die Zukunft des Autos sein? Und der baut zufällig eins. Ich meine, Naivität. Tja, ja. Und es klang, French Taunter, das ist keine rhetorische Frage gewesen. Er hatte am Ende ja sogar gesagt, es gibt ja noch einen Streit in der Wissenschaft, welches besser ist. Also im besten Fall hat er einfach zwei Sachen miteinander verwechselt. Ja. Halt die ganze Wasserstoff-to-Energy und Power-to-X-Sache mit den Autos. Oder er ist einfach wirklich ein absoluter Vollidiot. Das kann natürlich sein, dass er einfach nur Buzzword raushaut. Er weiß das nicht besser, das glaube ich schon auch. Dass er, ne? Der denkt, er ist irgendwie beim Schützenverein oder beim Hundezüchterverein irgendwo so in Nordrhein-Westfalen. Mit den Klassenarbeiten damals, da wusste das Thema auch nicht wirklich. Ich hatte aus dem Buch vorgelesen, die mussten die Klassenarbeit schreiben, der wusste das so gar nicht. Soll er die denn beurteilen und bewerten? Der Slick Euphi im Chat sagt, für den Rhein ist es auf jeden Fall besser, wenn dann Wasserstoff statt E-Roller versenkt werden. Dem kann ich mich noch voll und umfänglich anschließen. Ich habe auch lieber Wasserstoff im Rhein als Batterien. Ja, das ist wahr. Apple's plan to think different about encryption opens the backdoor to your private life. Ja, also Apple hat ja angekündigt, dass die gegen Kinderpornografie vorgehen wollen und mit einer NGO zusammenarbeiten wollen, die eine Liste zur Verfügung stellt mit Bildern, die einerseits auf dem Daten-Cloud-Service beim Hochladen geprüft und geblockt werden soll. Und andererseits auch im Messaging-Verkehr, wenn der Empfänger quasi ein Kinderkonto aktiviert hat, dass dann auch gewisse Sachen anhand von einem Hashwert erstmal blockiert werden, mit einer Nachricht versehen werden, so bist du sicher, dass du es anzeigen lassen willst, weil es könnte sein, dass es halt Kipo-Material ist, ne? Nicht nur das könnte sensibles Material sein, wie wir das ja bei Twitter oder bei anderen Webseiten kennen, sondern halt schon mit dem expliziten Hinweis darauf. Und dann hat man zwar immer noch dann kann man sich das immer noch runterladen, aber dann kriegt halt Apple eine Nachricht, die Eltern des Kinderkontos bekommen eine Nachricht und diese NGO bekommt halt auch eine Nachricht, dass da halt im Zweifelsfall mal was zu überprüfen ist. Dann wird das Bild halt auch übersandt und ein Mensch kann sich das angucken und sagen, okay, ist diese automatische Abgleichung mit dem Hashwert, ist das richtig gewesen? Dann gibt es noch eine zweite Variante, da werden Bilder, die nicht in dieser Datenbank sind, mit einem Algorithmus, mit einem KI-Algorithmus, also hat mit künstlicher Intelligenz nicht viel zu tun, aber da werden Bilder quasi gescannt auf bestimmte Merkmale, könnte das auch Kipo-Material sein. So, und das ist ein starker Eingriff, weil um diese Scan-Funktionen überhaupt freischalten zu können, müssen technisch im Endeffekt Hintertüren in die bisher relativ sicher gehaltene Systeme eingebaut werden. Also wie die Electronic Freedom Foundation halt sagt, Electronic Frontier Foundation sagt, Apple is planning to build a backdoor into its data storage system and its messaging system. Ja, weil das Problem ist, auch wenn es nur auf die Kinder-Accounts begrenzt ist, muss das gesamte System angepasst werden. Und sobald das System einmal implementiert ist, ist es halt anhand von bestimmten Merkmalen relativ leicht zu verändern. Ja, wenn man einfach die Merkmale verändert, anhand der Algorithmus seine Kriterien zur Flaggung hat, ja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt auch Terrorismus rein, nehmen wir einfach mal Terrorismus als Beispiel, wenn irgendjemand eine Waffe in der Hand hält und ein Kopftuch hat und der Hintergrund sieht aus wie eine Wüste oder was weiß ich, was da für Kriterien festgelegt werden. Oder diese Datenbank könnte auch erweitert werden, um weitere Bilder, die quasi verboten sind mit Hashtags, und halt diese Meldemöglichkeiten könnten halt auch ausgeweitet werden, dass halt je nachdem, was gerade gefleckt wurde, sei es Kipo-Material, sei es Terrorismus oder nehmen wir mal Hate Speech einfach als weiteres Beispiel, dass dann halt jeweilig die NGO gegen Kindesmissbrauch benachrichtigt wird oder das FBI oder halt, was weiß ich, die AA-Stiftung oder das jeweilige Pendant im Land. Das Ganze gilt jetzt allerdings erstmal nur für den amerikanischen Markt. Also es wird in Deutschland noch nicht ausgerollt, aber perspektivisch hat Apple gesagt, dass sie diese Sachen halt auch in allen OSen weiterhin implementieren wollen und auch noch weiter ausbauen wollen. Und ja, aus technischer Sicht ist es eine Schwächung der gesamten verschlüsselten Nachrichteninfrastruktur und dass halt Daten an Dritte dann rausgetragen werden, ist natürlich auch datenschutzrechtlich vielleicht ein bisschen relevant und natürlich auch ein bisschen gruselig, ja, weil ich habe ja gerade schon ein Zukunftsszenario gemalt, was relativ leicht etablierbar ist. Und aber durchziehen wollen sie das trotzdem, ja? Die implementieren das jetzt. Mhm, okay. Also da hat es sehr viel Kritik gegeben, aber gut, ich meine auch aufgrund der Thematik, wo es halt um Kindesmissbrauch geht, das ist ja natürlich auch ein Thema, wo man sowas pushen kann. Das sieht man ja in vielen Politikfeldern leider, dass es halt so ein paar Themenfelder gibt, wo dann in der Bugwelle von solchen Beschlüssen halt auch einige Sachen mit entschieden werden, die anderweitig nicht zu rechtfertigen werden. Ne? Abschaffung von Freiheitsrechten und solchen Sachen. Privatsphäre. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass es keine gesetzlichen Zwang gab oder sowas, sondern Apple hat von sich aus entschieden, wir machen das jetzt so. Andere Unternehmen haben ähnliche Systeme schon implementiert. Microsoft hat etwas so schon, was die Cloud angeht. Nachrichten-Messaging-Systeme noch nicht. Aber gut, ich meine jetzt, wo Apple das implementiert hat und Apple geht ja quasi immer noch als Vorreiter bei vielen, was halt die Privatsphäre angeht, dass die Privatsphäre gewahrt wird, dass wenig Daten weitergegeben werden. Und wenn die halt sowas machen, zeigt das, senkt halt die Hemmschwelle für alle anderen Unternehmen, solche Sachen auch zu implementieren. Dazu kommen ja auch noch, dass sehr viele staatliche Akteure Unternehmen auch Vorschriften machen, dass die solche Sachen sowieso implementieren müssen. Und die Reaktion von den meisten Unternehmen war einfach, okay, dann bieten wir diesen Service in deinem Land nicht an. Ja, wenn wir halt, was weiß ich, bei dir in Äthiopien halt jedes Bild, was von der Regierung uns gegeben wird, als Guerilla-Propaganda halt quasi irgendwie blocken müssen und sowas, das machen wir nicht. Da haben sie jetzt weniger Probleme mit, weil, wie gesagt, wenn die dieses System einmal implementiert haben, und das haben sie jetzt ja wohl implementiert, sie haben es ja angekündigt, dass es jetzt schon in Benutzung ist, oder in Benutzung sein wird Anfang nächsten Monats, da weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke jetzt auch nicht nochmal. Aber gut, das ist natürlich für solche Länder besonders interessant. Ne? Ägypten, Äthiopien. China. Ne? Guck mal, du könntest alle Bilder auch von Winnie the Pooh von allen Apple-Geräten löschen lassen. Auf einen Schlag. Ja, was Apple in China macht, die haben da ja ein ganz eigenes Ökosystem, glaube ich sogar. Da ist es ja nochmal ein bisschen ganz anders. Ja, das waren ja auch nicht die, die Don't Be Evil an Gebäude stehen hatten. Kommen wir zum nächsten Beispiel von einer besonders ethischen Person. The co-founder of the fact-checking site Snopes was writing plagiarized articles under a fake name. Oh Gott, der Fact-Checker hat abgeschrieben. Ja. Ja, ich habe gerade schon ganz verwirrt geguckt, ob du den auch eingereicht hast. Aber normalerweise Quelle BuzzFeed kommt mir ja eigentlich nicht ins Haus. In dem Fall muss ich aber sagen, ist ein wirklich gut recherchierter Artikel, gut geschriebener Artikel, der meiner Meinung nach alle Regeln einhält, die man einem Journalisten so geben kann. Es geht um David Mickelson. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute so arbeiten, nee. Den Mitbegründer der Fact-Checking-Seite Snopes, also sozusagen Ethics in Journalistic Fact-Checking. Dieser Mann hat ja auf seiner Seite ist ja auch nicht nur halt dieses Fact-Checking-Ding, sondern es läuft auch halt ein News-Aggregator. Und auf diesem News-Aggregator hat er unter Pseudonym und teilweise auch unter seinem vollen Namen mindestens momentan bei Drucklegung dieses Artikels 54 Artikel gehabt, die er einfach so abgeschrieben hat. Und es ist nicht mal so, dass das irgendwie Zufall wäre oder dass er das nur für sich eingefordert hat. Nee, der hat die Mitarbeiter bei Snopes aufgefordert, Sachen zu kopieren, eine Headline drüber zu klatschen und dann sozusagen in Echtzeit einen eigenen Artikel daraus zu stricken, damit man schneller am Markt ist als Konkurrenten und damit man zeigt, was man für ein toller Hengst im News-Business ist. Er hat sich dann ein Pseudonym zugelegt, auch laut seinen Mitarbeitern auch dazu, damit das so aussieht, als hätten sie mehr Mitarbeiter, als es wirklich sind. Und dieses Pseudonym Jeff Zaronandia, der hat dann diverse Artikel geschrieben, wo halt hier die Faktenfinder, die den Artikel hier recherchiert haben, ganz klare Verweise ziehen können. Zum Beispiel über den Tod von Muhammad Ali, wo er einfach bei NBC News mal ganze Absätze geklaut hat. Oder über David Bowie, wo er zwei Artikel aus verschiedenen Quellen praktisch durch einen Mixer gejagt und gedruckt hat oder beziehungsweise veröffentlicht hat. Er scheint wohl auch so eine Trollseite gehabt zu haben. Er hat zum Beispiel eine Sektion gehabt, The Repository of Lost Legends. Und wenn man da schaut, ergibt das zusammen, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, halt Troll. Also der hat auch anscheinend ein bisschen Humor gehabt, aber dummerweise halt auch den Hang dazu, die Arbeit anderer Leute für seine auszugeben. He would instruct us to copy text from other sites, post them verbatim, so that it looked like we were fast. Es ging also um die Geschwindigkeit. Er hat bei Reuters offensichtlich ganze Agenturmeldungen genommen und sie so auf seiner Seite veröffentlicht, ohne Änderungen, obwohl er halt keinen Vertrag mit Reuters hat, weil das ist ja eigentlich das, wovon solche News Agencies leben, dass du halt sagst, okay, ich kaufe eure Arbeit und dafür kann ich sie dann halt auch verwenden auf meiner Seite. Nee, das hat er nicht gehabt. Also es Reuters hat auch bestätigt, dass irgendwie um die 20 Fälle vorliegen, in denen halt er einfach Sachen von ihnen geklaut hat. Ja, jetzt ist er erstmal zurückgetreten von der aktiven Arbeit an seiner Seite, ist aber weiterhin natürlich dadurch, dass es gegründet hat, dass es sein Unternehmen ist, ist er weiter CEO. Langer Artikel, viele Beispiele, gut recherchiert, mit einem eigenen Statement von ihm, wo er auch zugibt, halt diese Fehler gemacht zu haben, beziehungsweise halt diese Copyright-Fehler Violations verursacht zu haben und dass er seine komplette Autorität über die Veröffentlichung an seine Herausgeberin praktisch übergeben hat. Auch wenn ich die Vergangenheit nicht ändern kann, Snopes ist ganz toll, Snopes ist super, Snopes. Ja, the mighty are falling. How the mighty fall. Ja, Snopes, ich meine, Qualitätsjournalismus, sage ich nur. So, hier haben wir einen Fact-Check vom Animal and Plant Health Inspection Service aus Amerika. Und es geht um das hohe C, und zwar welche Tiere das hohe C kulturell appropriiert haben. Also Wildtiere. Achso. Es gibt auch noch einige Wildtiere, die hier in dieser Statistik nicht drin sind. Die ist in einer anderen Statistik, weil es aus irgendwelchen Gründen separat gehandhabt wird. Elche und Rehe sind wohl auch sehr stark betroffen. Genauso wie Papayas, aber irgendwie so eine ähnliche Art. Ja. Sind auch sehr stark betroffen. Aber hier geht es um Haustiere und andere größere Tiere. Katzen und Hunde sind natürlich, weil sie sehr weit verbreitet sind und sehr starken Kontakt mit Menschen haben, sehr weit vertreten. Allerdings auch in ganz Amerika unter 197 Katzen und 86 Hunde. Über einen Zeitraum von, ich glaube, gesamter Zeitraum, seitdem es überhaupt gemessen wird. Ja, und wissenschaftlich ist dazu zu sagen, es ist wohl so, dass bestimmte Hunde- und Katzearten dafür anfällig sind. Wenn die Halter sich infizieren, können die Tiere sich infizieren. Aber die Menschen können sich von den Tieren wohl nicht infizieren. Außer von manchen Wildtieren, wie jetzt nicht die Tiger, die seltsamerweise auf Platz 3 sind. 18 Tiger sind davon betroffen. Also ich würde sagen, die sind überproportional hart betroffen. Ne, Hashtag wenn man sie isst. Bitte? Wenn man sie isst, so. Tiger. Oder über BSE, ich meine, Tiger, bestimmt. Nee, die Tiger, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was mit Las Vegas zu tun hat. Irgendwelche Magier, die 20 Tiger haben und da gab es einmal einen Superspreader-Tiger oder irgendwie sowas. Die sind doch beide tot mit den Tigern, oder? Einer auf jeden Fall, ne? Ja, nee, ich glaube, die leben beide noch, aber der eine ist jetzt gedähmt, glaube ich, danach. Okay. Sind die Tiger noch tot? Also solange die Tiger noch am Leben sind, ja. Also hier geht es auch nicht daran, welche an dem hohen Zeh gestorben sind, sondern sind beide tot. Per Test nachgewiesen wurde. Sind beide. Ja, aber die Tiger mit 18 sehr stark betroffen und dann kommen erst die Nerze, die ja sehr stark durch die Nachrichten auch gegangen sind. Wo ja, ich glaube, Dänemark irgendwie. Die waren dann aber der ultimative Beweis, meine ich. Die haben ja irgendwie den Nerzozid gemacht, ja, und alle Nerze einfach umgebracht. Genau. Die Löwen mit 6 sind auch dabei. Die Leoparden mit 5 sind dabei. 5 Otter haben wir auch. 3 Gorillas, das macht uns natürlich besonders betroffen, unsere nahen Verwandten. Und es gibt einen Corona-Kuger. Wunderbar. Ja, einfach nur eine blödsinnige, lustige Statistik zur Auflockung. Also, dass man sich das beim Essen, das holt dadurch, dass man die Tiere isst, das ist irgendwie auch ein bisschen unwahrscheinlich, zumindest bei gekochten oder gebratenen, gegrillten Tieren, ne? Dann ist das ja eigentlich ja unschädlich, so heißt es, hieß es auch immer bei 40 also oder 70 Grad. Also die Katze jetzt grillen, oder wie? Ja, wenn man sie isst, dann besser grillen, ganz genau. Wenn schon partout also, nicht davon lassen kann. Was mit den Tiger meinst, ja, da gibt es ja auch gewisse Körperteile von Tigern, die gegessen werden. Ja, meinte ich gar nicht. Meinte ich nicht den Tiger, dass der gegessen wird. Aber wenn man ein Tier isst, das eben das große C in sich trägt. Mhm. Aber dass er brät heiß genug, sodass eigentlich dann Viren und Bakterien ja entsprechend schon nicht mehr also schädlich sind oder so. Ich habe auch geguckt, ob es da europäische Zahlen zu gibt. Und ja, gibt es, aber nicht visuell aufbereitet. Und deswegen nehmen wir einfach mal die amerikanischen Zahlen. Ja. Also bei uns gab es keine Gorillas und keine Tiger. Nee. Die das kann man auch nicht essen, sowas. Ja, where is Ningbo and why does it matter to holiday shopping this fall? Ja, es gab, warum nicht, gab es wieder einen weiteren Zwischenfall am weltweiten Frachthandelsmarkt. Und zwar der Containerhafen von Ningbo, beziehungsweise das größte Frachterterminal des Hafens, wurde aufgrund von Quarantänemaßnahmen erstmal heruntergefahren für ein paar Tage. Wer weiß, wie lange das dauert. Das letzte Mal hat es ja den sehr großen gesamten Frachthafen Yantian getroffen. Er hat fast einen gesamten Monat zugemacht, was auch für extreme Situationen gesorgt hat. So, wir haben jetzt den 20. oder 25. Fall dieses Jahres, der den internationalen Frachtmarkt total durcheinander bringt. Jedes einzelne dieser Ereignisse wäre quasi die krasseste Jahresmeldung in jedem ganz normalen Jahr gewesen. Und die ganzen Meldungen mit Corona zähle ich nicht mal ganz dazu. Ich habe ja auch schon mal hier vorgestellt, wann müssen die Waren in China oder in anderen Produktionsländern in die Schiffe geladen werden, damit sie hier rechtzeitig in die Regale reingeräumt werden können fürs Weihnachtsgeschäft. Und es wird jetzt tatsächlich dazu kommen, dass sehr viele Lädenketten, auch in Europa, Ware, die sie fürs Weihnachtsgeschäft geordert haben, nicht rechtzeitig bekommen werden. So, ist jetzt absehbar. Letztes Mal hatte ich gesagt, es ist voraussehbar, dass die gesamten Verzögerungen bis Februar nächsten Jahres noch nicht aufgearbeitet werden können. Und das Ganze wird sich noch weiter hinaus verzögern. Das ist jetzt ein bisschen weniger schlimm als die Suezkanalschließung und ein bisschen weniger schlimm als die Yantian-Hafenschließung. Aber das Problem ist mittlerweile einfach, dass so viel durcheinander gekommen ist, dass die Schiffe nicht mehr ihre normalen Routen fahren können. Das ist jetzt eine neue Sache, die jetzt langsam Gestalt annimmt. Normalerweise ist es ja so, du hast ein Schiff und das Schiff fährt nicht von einem Hafen in China zu einem Hafen in Europa. Ja, sondern in jedem größeren Hafen, wo es sich lohnt, zwischendurch die Stopp zu machen, wird angelandet und es wird Fracht ausgetauscht. So. Und diese ganzen Pläne von diesen ganzen Schiffen sind total durcheinander gekommen, weil durch viele Sonderfahrten, weil einfach leere Container von A nach B verschifft werden mussten, Schiffe teilweise schon Häfen übersprungen haben. Ja, die sind dann anstatt einen Hafen anzulaufen, sind die einfach mal zwei Häfen weitergefahren, haben da die Container für die beiden Häfen, die sie übersprungen haben, ausgeladen, dass kleinere Schiffe die zurückfahren. Was natürlich überhaupt nicht lukrativ mehr ist und bringt alles durcheinander, aber so müssen die ihren Betrieb mittlerweile umstellen, um einfach nur irgendwie nicht das totale Chaos regieren zu lassen, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, wo ist denn welcher Container von welchem Kunden und wann kommt er in welchem Hafen an. So, ja, es sind schon Container verloren gegangen, es sind schon Frachtsortiersysteme, EDV-Systeme zusammengebrochen, was dazu geführt hat, dass Schiffe quasi nachkontrolliert werden mussten, dass halt wirklich Menschen durch die Schiffe laufen mussten und die ganzen Container per Hand scannen mussten, okay, um zu wissen, wie viele tausend Container in so einem Schiff sind. Ja, und wenn das mal bei 5, 6 Schiffen gemacht werden müssen. Und das sind alles Sachen, die normalerweise einfach gar nicht passieren. Aber mittlerweile ist alles so durcheinander geraten, dass halt, es wird immer lustiger, was das angeht. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt so schnell schon wieder so was Großes passiert. Ja, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem Thema. Nee, ich gucke mir das nur an und kann mir nur am Kopf kratzen und denke mir, es ist unglaublich, was da passiert, weil die gesamte Lieferkette bricht gerade komplett zusammen. Mhm. Wie in ein Domino-System. Und es ist kein Ende in Sicht und es ist jetzt schon schlimm genug und es passieren dauernd neue krasse Dinge. Wie gesagt, als ob man in einem normalen Jahr das Thema, Jahresthema der gesamten Branche gewesen. Als ob man einen großen Reset bräuchte. So gesehen ist es ja hier so, dass die Regierung die Schließung angeordnet hat, deswegen ist es auch ein vermeidbares Problem gewesen. Ja, kommen wir zum Fußball. Nicht unbedingt mein Thema, gebe ich offen zu, aber interessant, weil es hier eine kleine wissenschaftliche Studie gab, hochwissenschaftlich, Und da geht es um das wissenschaftliche Phänomen des Heimvorteils, der natürlich auch schon metrisch erfasst wurde und Gegenstand sehr vieler wissenschaftlicher Untersuchungen war. Und die hat man jetzt einfach mal untersucht. Wie wirkt sich denn die Abwesenheit von Publikum in den Stadien auf den Heimvorteil aus? Ja, und das ist ein definitiv messbarer Effekt. Ja, kann ich mir vorstellen. So, der Heimvorteil existiert weiterhin. Also es ist nicht so, dass der Heimvorteil total hinweg ist, ja. Aber er ist ungefähr um die Hälfte geschrumpft. Ja, was die Punkte angeht, von einem Vorteil von 0,35 ist er geschrumpft auf 0,22. Was Tore, reine Toranzahl angeht, 0,29 Vorteil auf 0,15, also quasi genau halbiert. Was aber extrem ein ausschlaggebend war, war, die Schiedsrichter haben sich anders verhalten. Weil anscheinend die Schiedsrichter durch den Faneinfluss sehr viel stärker beeinflusst werden, als es vorher überhaupt nachvollziehbar war. Das ist eine interessante Erkenntnis des Studiums gewesen. Ja. Referees gave more fouls against the home team in empty stadiums. Ja, also mehr Fouls der Mannschaften wurden auch tatsächlich geahndet, während normalerweise in Heimspielen die Schiedsrichter über sehr viele Fouls vielleicht hinweggesehen haben. Vielleicht, ja, wenn keiner da ist, der weiß, wo dein Auto steht, dann kann man ja auch nichts passieren. Oder wer lässt sich schon dauernd gerne auspfeifen oder so, ne? Ja, ja. Was aber auch lustig ist, und das gegnerische Team wurde weniger bestraft. Referees gave far fewer yellow cards against away teams in empty stadiums. Also die Auswärtsmannschaften haben weniger gelbe Karten bekommen. Und aber referees gave a similar number of yellow cards against the home team in empty stadiums, even though the home team fouled more. So, also. Das muss man so verstehen, dass die Auswärtsmannschaft weniger gelbe Karten bekommen hat und die Heimmannschaft auch weniger gelbe Karten bekommen hat, obwohl mehr Fouls begangen wurden. Das heißt, der Schiedsrichter wird in so eine... Mehr Fouls, weniger Karten gegen die Heimmannschaft. So. Wir stecken den Schiedsrichter in eine blickdichte Kabine und dann ist nur noch so eine Drohne über dem Feld, sodass die Leute nicht wissen, wer da gepfiffen hat. Dann können sie auch sein Auto nicht finden. Ja, und weitere Sachen waren halt Eckbälle und Ballbesitz und Schüsse aufs Tor waren alle auch sehr, sehr, sehr insignifikant unterschiedlich. Aber es war im Endeffekt ein messbarer Effekt, was die generelle Spielperformance angeht, was die reine Tortrefferanzahl angeht, von der Hälfte messbar. Und die Schiedsrichter waren extrem bemessen. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, Mars, ist absolut richtig. Ne? Wenn du dir keine Sorgen um dein Auto machen musst, kannst du vielleicht objektiver Schiri sein. Ich habe auch mal einen Vortrag über sowas gehört und er meinte, Fußball ist halt sehr stark vom Zufall abhängig und dementsprechend spielt jede Nuance, die man Vorteil rausarbeiten kann, schon eine große Rolle unter Umständen. Ja, ja. Und der Heimvorteil ist einer davon. Ja. Und der Bayern-Dusel ist ein anderer. Vielleicht ist den Leuten am Feld auch einfach langweiliger. Ne? Wenn die Stimmung nicht da ist, müssen sie ein paar mehr Fouls machen. Ist der Spiel auch ein bisschen aktiver. Gibt es denn Zahlen zur EM eigentlich? Quoten? Habe ich keine gesehen. Ich habe nur zur Olympiade gesehen, dass halt die Quoten sehr niedrig waren. Aber die Europa natürlich auch zu einer beschissenen Zeit. Ja, ja. Aber generell sind die Quoten für Olympia immer sehr viel besser gewesen. Obwohl, es lief ja immer zu einer Scheißzeit. Allerdings, come on, das war aber richtig schlecht. Ja, gut, aber gut, Tokio war halt fast alles nachts. Ja, eben, das fing erst um 2 Uhr nachts an oder so und dann bis um 11 Uhr morgens oder so. Ja, aber trotzdem, die Wiederholungen waren trotzdem auch immer Quotenschlager. Aber ich meine, wir haben es alle miterlebt. Das fällt ja Olympia noch viel mehr auf als bei Fußballspielen, weil da hast du ja gar nichts. Das ist ja Totenstille. Dann springen die Leute da rum und du denkst dir, hä? Aber Pappfiguren, jo. Aber Publikum macht da schon wirklich viel aus. Ne? Ich bin ja froh, dass sie nicht Klatsch-Tracks drunter spielen. Das hatten sie ja, glaube ich, mal überlegt, ob sie Publikum einspielen wollen. Was haben sie gemacht? Die haben komplett, Publikum eingespielt. Boah, ist der bei Konzert. Olympia jetzt? Nee, beim Fußball. Echt? Ja. Ja. Ganz lange haben die es sogar gemacht, ein paar Monate oder so, als sie keine Zuschauer hatten. Da gab es immer so einen Track. Wir haben sogar einfach Zuschauer aus der Wir retten einfach 500 Leute aus Südafrika und die spielen dann immer Vuvuzela. Ja, ich hätte gesagt, jeder kann mit seinem Handy eine Verbindung aufbauen zu seinem Avatar auf der Tribüne. Den hat er sich dann extra bestellt und gekauft natürlich. Dann sitzen die Leute daheim und brüllen. Und buddeln in ihr Gerät. So, ist vielleicht eine zeitliche Verzögerung drin oder so, ist ja nicht so schlimm. Das ist geil. Jemand schießt ein Tor, 10 Sekunden später fangen alle an zu brüllen. Yeah. Ja, genau. Das wäre eigentlich lustig. Oder? Schieß endlich und er hat schon längst geschossen. Guck mal, da würdest du auch viel mehr Leute ins Stadion packen. Also eine Kamera nimmt ja viel weniger Platz weg als ein Mensch. Ja, klar. Also ich kann nicht die Fanbilder, die man ausschneiden konnte und sich hinstellen lassen konnte. 16.000 Bluetooth-Boxen auf eine Tribüne. Nee, das ist ja dann doof. Du brauchst schon einen Winkel und du willst ja auch dann deine Kamera zum Beispiel, die kann dann hoch und runter fahren. So, ist auch ein Anspruch. Hüpfen, so simulieren. Okay, habe ich auch schon gesehen, eine Kamera, die den Kopf so von alleine bewegt, jemand, der vorbeigeht, dann folgt und so. Du kannst dann zu Hause natürlich auch so ein Oculus Rift aufsetzen und mit dem Ding dann rumgucken. Tja, das ist doch fake. Glaube, wenn euch dieser Fußball gut unterhält, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass ihr in der virtuellen Realität gefangen seid. Versucht mal, den Helm abzunehmen, sage ich dann nur. Möchtest du die blaue oder die rote Pille, Chris? Auf jeden Fall nicht die rote, weil das ist mir zu Eintracht Frankfurt-mäßig. Die rote Pille oder die Impfspritze oder so. Bitte schlag nicht noch drauf. Scheiß Dortmund. Obwohl, Hannover sind auch die Roten. Von daher. Borussia gewonnen, das wäre nicht mitgekriegt. Und eigentlich kann man dann nicht umhin, auch bitte Gerd Müller zu gedenken, der heute von uns gegangen ist. Oh. Der Bomber der Nation. Oh. F. Wo er gerade seinen Rekord abgegeben hat. Der Bomber der Nation. Das so, damals durfte man Leute noch so nennen. Heute müsste das dann das Bombens der... gestrichenes Wort heißen. Der Bombende. Der Bombende der Zivilgesellschaft. Ja, dem könnt ihr ja gedenken, wenn ihr in den Wald geht, denke ich mal. Und in den Wald ist auch ratsam, weil es wird jetzt kalt, morgen soll es 10 Grad weniger werden fast. Und okay. da kann man jetzt, wenn man ein bisschen aufpasst und auf die gelben Sachen achtet, kann man schön Mirabellen pflücken noch und so rote Fläumchen und so. Hab ich nämlich gemacht, das ist sehr lecker. Oder gelbe Sachen, alles reif. Die Leute in den Wald geschmissen haben. Ja, man kann auch sicher keinen Müll entsorgen. Ich habe hier heute 25 Grad, morgen 21 Grad. Ja, wir haben sie gerade vermeldet, morgen 9 Grad weniger. 17 Grad. Ja, das war das Wetter. Schalten Sie auch nicht so wieder ein. Dann also, werden wir wissen, wie es wirklich geworden ist. Bei mir war es 24 Grad heute, 21 Grad morgen. Das wäre unser Alleinstellungsmerkmal. Das liegt bestimmt am Smog bei euch, oder auf. So kriegen wir das wieder hin, dass wir hier der Nummer 1 Podcast werden. Und dann haben wir eine Wettertemperatur. Ja, genau. Sagt euren Freunden, die andere Podcasts gucken noch mal, wir haben die älteren Rechte. Das sowieso, ja. Ich wollte nur, dass die Früchte jetzt nicht, dass ihr euch noch nicht holt. Das doch nochmal wieder mit dem Kachelmann mitstellen. Vielleicht macht er uns ja dann Wetterbericht jede Woche. Oh, ich habe übrigens auch die Werte gerade von Kachelmann-Wetter plagiiert. Okay. Gebe es besser gleich zu. Okay, ja, das waren die Weltraumaffen für diese Woche. Passt auf euch auf, geht in den Wald und nicht vergessen. Fördert passt die Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Das auch, genau. Und alles macht keinen grünen Mist. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. No. Alle Stunts wurden von Profis gemacht, bitte nicht nachmachen. Nee. Immer schon kritisch bleiben. Auf keinen Fall. Wir machen bald auch wieder länger, an alle, die sich das wünschen. Ja, wenn der Bundestag wieder da ist, dann kriegen wir wieder mehr Videos. Und ich esse keine Sau. Ihr könnt uns ja auch gerne Futter in Videoform zukommen lassen. Ja, und Price guckt sich das dann alles an. @gamergateblog.de auf Twitter. Ich nehme auch Artikelempfehlungen entgegen. So ist ja nicht. Immer gerne. Meine DMs sind offen. Schönen Sonntag noch. Ja, genau. Damen.